Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game on Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Und ich bin der Marc. Ja, und wir haben uns heute nach langer Zeit, glaube ich, endlich mal wieder zusammengefunden. Ne? Wann haben wir das letzte Mal gequatscht? Pokémon, glaube ich, waren das noch. Ja, genau, das war der B-Cast, war das. Der Nintendo B-Cast. Und der Tag der Deutschen Einheit. Aber Marc hat extra gesagt, nee, wir müssen wieder, weil es steht so ein wichtiges Thema an, dass wir auf jeden Fall wieder miteinander quatschen müssen. Und er ist endlich da, der Justin Bieber Podcast. Ja, ich habe auch extra die Justin Bieber Frisur heute. Wir haben alle die Justin Bieber Frisur. Nein, natürlich nicht. Nicht Justin Bieber, aber ein anderes Thema, was mir auch schon lange auf dem Herzen lag, sozusagen darüber mal ein bisschen ausführlicher zu quatschen. Und ich hatte es zufälligerweise damals auch, als wir den Pokémon und Star Fox B-Helden Nintendo Cast gemacht haben, mit vorbereitet, nämlich einen Podcast über japanische Adventures. Wie man mich kennt, ich mag gerne japanische Rollenspiele, spiele auch gerne sonst japanische Sachen, aber damit habe ich ja seinerzeit nicht wirklich angefangen, weil von früher, wo ich noch viel auf Computern gespielt habe, habe ich eigentlich nur Adventures gezockt und ich glaube, auch du, oder nicht? Ja, ich hatte lustigerweise spiele ich gerade auch wieder ein Adventure. Bei mir stapeln sich die Spiele und ich spiele ehrlich Fate of Atlantis nochmal gerade. Also wo dann auch andere Leute mit den Augen rollen, so kannst du nichts Modernes spielen, aber das kam mir gerade so in den Sinn. Und ist jetzt natürlich nicht so ein Adventure, worüber wir heute reden wollen, aber passt ja eigentlich auch schon sehr in die Richtung. Aber es passt, glaube ich, ganz gut rein einfach, weil das sind die Sachen, die mich damals wirklich angesprochen haben, speziell die LucasArts-Sachen. Mhm. Also hier im besten Fall der LucasArts-Podcast nochmal verlinkt. Fate of Atlantis, The Day of the Tentacle, Maniac Mansion, Zack McCracken, das sind alles die Spiele, die ich damals vorwiegend auf dem C64er und später Amiga und PC dann gespielt habe und die haben mich eigentlich spielmäßig sehr geprägt in meinem Geschmack. Ne? Also ich mag gerne, auch wenn es jetzt hier keine Pulitzer-Preis-verdächtigen Storys sind oder auch kein Vergleich mit hochqualitativen Fernsehserien oder alles, was da für eine Geschichte da gemacht wird, aber ich mag es so eher wegen der Story, ein bisschen was zu spielen, mit vielleicht ein bisschen Humor und der Puzzle-Aspekt. Ich spiele gerade auch aus einer Laune heraus jetzt nicht Fate of Atlantis, aber die alten Resident Evil-Spiele und ich habe Resident Evil früher nicht wirklich spielen können, ne? Weil bei mir hat es immer irgendwie geblockt, weil ich wirklich Angst hatte. Ja? Ich hatte die Dinger angemacht und die waren so spooky und die Atmosphäre und das Gefühl, selber einen Controller in der Hand zu haben. Ja, und da kommen die Zombies und du musst dich selber wegbewegen und du bist dran schuld, wenn du gebissen wirst und alles. Das war für den kleinen Gregor damals zu viel gewesen. Du bist ja ein zweiter Gürn, das ist ja furchtbar. Ja, aber ich spreche jetzt von meinem 16-jährigen Ich. Ach so, ja. Okay, ja. Und nicht jetzt nach, oh Gott, doppelt so langer Zeit, mindestens danach. Nein, aber die Resident Evil-Teile machen mir persönlich mehr Spaß, wenn ich nicht auf den Survival Aspekt hingehe, also nicht auf schlechte Steuerung und Kugeln einsparen, damit ich die Zombies vernünftig wegkillen kann, sondern ich finde diesen Puzzle-Aspekt, der drunter liegt, und eigentlich sind das ja wirklich dann Grafik-Adventures, ne? Dass du Schlüssel bekommst, dass du Items bekommst, die du miteinander kombinieren kannst, irgendwelche Wappen, die du zusammenpacken musst, Schieberätsel dann lösen musst und so weiter und so fort. Und es ist wie so ein großes Puzzle-Haus, was du dann machen kannst mit der Horror-Atmosphäre, die dann dazu kommt. Ich habe tatsächlich die Resident Evil-Teile jetzt, welche habe ich durchgespielt? Teil 3. Nemesis. Nemesis habe ich durchgespielt. Remake von Teil 1 und Resident Evil 0. Auf dem GameCube hast du das gespielt? Auf dem TV-Version. Das ist so gut gealtert, das ist echt super. Immer unglaublich, noch. Ne? Ja. Also auch mich hat es echt sehr gewundert, das erste Resident Evil kam auf der PS1 96 raus, das Remake 2002. Jetzt sind 10 Jahre seit dem Remake vergangen und es sieht aus, als ob da 5 Generationen dazwischen liegen. Ja, gerenderte Hintergründe, es funktioniert halt gut. Das und Resident Evil Zero nochmal durchgespielt und ich habe es dann aber so gemacht, nicht von Anfang an so aussehen, sondern ich habe mir alte Saves von mir nochmal rausgesucht und rausgeholt, wo die schon durchgespielt waren und ich dann gute Waffen hatte. Ne? Oder so den unendlichen Rocket Launcher oder irgendwie sonst was. Den Typewriter oder, ach nee, das war bei 4, ne? Der Typewriter war bei 4, ja. Obwohl, das ist auch nochmal eine andere Geschichte, aber da fand ich es sehr angenehm einfach, weil ich die Sachen teilweise halb durchgespielt habe oder mich nicht mehr wirklich daran erinnern konnte, da nochmal hinzugehen und quasi mich durch die Spiele zu puzzeln, die Geschichte zu erleben, die nicht besonders super duper geschrieben ist bei Resident Evil, aber trotzdem interessant, weil es einfach so weitläufig und gut mit dem Horror-Aspekt zusammenpasst, aber die Knobelei hat mir echt viel Spaß gemacht. Und das ist eben ein Nebeneffekt davon gewesen, mit den Spielen, die ich sonst die ganze Zeit spiele, eben was die japanischen Adventures sind. Na, du spielst gerade Fate of Atlantis. Wie weit bist du? Ich bin jetzt gerade am Anfang von Atlantis, glaube ich, fange ich jetzt gerade an. Also ist schon relativ weit im Spiel. Man merkt dann erst, wie kurz die eigentlich sind, wenn man die meisten Rätsel auch noch so aus dem Kopf komischerweise weiß, dass man früher da echt wochenlang mit Freunden dran gespielt hat. Und ich habe damals auch so eine Sachen wie Murder on the Mississippi auf dem C64 gespielt. Ja. Und genau, also das, was du eben gerade gesagt hast, dieses Puzzeln. Und ich liebe Detektivspiele. Und das fehlt mir heutzutage ein bisschen. Und gerade da kommen auch viele von diesen Visual Novels Sachen genau eigentlich richtig, dass man Entscheidungen treffen muss und dann irgendwie kommt da was bei rum. Puzzeln vielleicht jetzt nicht so viel, aber das hat schon diesen Aspekt von detektivischem Gespür und so. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil normalerweise sagt man ja in Richtung Gaming, du möchtest wirklich was Handfestes haben, was du spielst. Ne? Mhm. Du möchtest aktiv springen, du möchtest dich irgendwie deine Reflexe da vernünftig ausprobieren können, du musst vernünftig schießen und alles drum und dran. Aber das ist ja eher sehr, sehr reduziert. Der eigentliche Gameplay-Faktor ist bei Adventures allgemein eben relativ reduziert, aber dafür arbeitet dein Kopf umso mehr. Ja. Ne? Und mehr dieses, verdammt, ich sitze jetzt an diesem Problem und kniffle und tüftle die ganze Zeit lang. Und dieses, wenn der Groschen fällt, dieser Moment, ne? Den können aber auch wirklich nur solche Spiele dann erzeugen. Und ich glaube, ich kann mit sowas momentan viel mehr anfangen, als jetzt hast du wieder Killzone 3 durchgespielt. Haha, hast du den Gegner weggeballert. Oh, ja. Ich habe so viel Headshots hintereinander bei dem neuesten Shooter XY Call of Duty. Ne? Vor allem ist das Pacing da auch ganz, ganz anders, dass man wirklich sich mal entspannt zurücklehnen kann. Das ist eigentlich, also kannst du jetzt gleich auch mal vielleicht die Definition dann bringen, eigentlich, wie, dann kommt man da wahrscheinlich eher drauf, warum sowas dann auch Spaß machen kann, weil man halt nicht wirklich was Schnelles vor sich hat, sondern in Ruhe was genießen kann, wie ein Film. Und die Storys sind, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, bei Visual Novels und bei Adventure Games meistens viel, viel besser und intensiver als bei normalen Spielen. Wir machen gleich die Definitionsgeschichte, weil da bin ich auch auf ein paar Stolpersteine gestoßen, weil ich dachte eigentlich, okay, westliche Adventures kennt man ja, Grafik-Adventures und sowas, in Japan heißen sie Visual Novels. Und da habe ich geguckt, nee, das stimmt ja gar nicht so, ne, weil Visual Novels sind eigentlich nur ein Unterpunkt von dem ganzen Konstrukt, was die Japaner Adventure dann sozusagen nennen. Du hast Detektivspiele angesprochen, Marc. Vor einiger Zeit hattest du ja noch einen Beitrag für mich damals gemacht, einen TV-Beitrag über die Geschichte der Detektivspiele. Mhm. Ich glaube, es ging in Vorbereitung für L.A. Noir, was ja fast schon eine moderne Version von einem Grafik-Adventure ist. Und ich meine, angefangen hat ja alles quasi mit den allerersten Grafik-Adventures damals auf dem Computer, auf dem PC, ne, wo das komplette Spiel eben daraus bestand aus, es ist alles in Wörtern hingeschrieben, du musst dir in deinem Kopf sozusagen alles vorstellen, was du dort liest und dann deine Antworten reintippen und so weiter und so fort. Das waren die Ursprünge. Ja, so ja. Text-Adventure waren halt damals die Ursprünge, weil man ja halt Grafik noch nicht so richtig darstellen konnte und dann musste man halt einfache Sachen eingeben, genau wie bei Fantasy-Spielen damals nur Norden, Süden oder so irgendwas und dann ist man zu Orten hingekommen. Und bei den Text-Adventuren waren halt gerade sowas wie Dracula und Sherlock Holmes und sowas alles, die ohnehin schon literarisch dann gefestigt waren, hat man dann einfach so umgesetzt, dass man selber die Geschichten dann erleben kann und seine eigenen, was ich, nach einem Raum absuchen kann, nach einem Feuerzeug oder nach einer Kerze oder sonstigen Sachen. Ja, diese Interaktivität, die damals die Grafik oder die Text-Adventures besser gesagt zu so einer interaktiven Geschichte gebracht haben. Du kennst es ja auch noch bestimmt von früher, es gab ja diese Choose Your Own Adventure. Das wollte ich gerade sagen, weil als ich einfach nur mal nachgeguckt habe, was für Sachen es gibt, als Kind habe ich von Ian Livingston, der Hexenmeister vom Flammenden Berg, das war halt so das erste Ding, was ich in die Hand gekriegt habe, war glaube ich auch sein erstes Buch und das war in der Bücherei, war das bei uns immer ausgeliehen, weil halt natürlich alle Kinder das irgendwie haben wollten und da erlebt man auch seine eigene Geschichte. Also fängst an zu lesen und dann kommst du an eine Kreuzung und dann, wo willst du weitermachen? Und dann entscheidest du das und dann musst du auf der entsprechenden Seite weiterlesen. Und genau diesen Adventure-Stil, das ist ja eigentlich genau dasselbe bei Visual Novels, vor allem bei den japanischen, dass man eigentlich immer nur Entscheidungen trifft, die dann die Story beeinflussen und dann letztendlich auch, wie das Spiel zu Ende geht. Ja, genau das ist es. Ne? Im Gegensatz zu einer festen Geschichte, die natürlich, wenn du sowas hast wie, was weiß ich sagen, der Hund von Baskerville. Mhm. Ne? Du weißt, wenn du das Buch gelesen hast oder den Film später mal geguckt hast, wie das dann ausgeht. Aber du kannst die Probleme, vor denen dann Sherlock Holmes gestellt wird, eben durch Knobeln, durch Rätsel lösen im Kopf und deine Kommandos dort eintippen, hast aber auch noch die Möglichkeit, wenn das Spiel dafür kompensiert, eben da teilweise anderswo hinzugehen, wie es bei diesen Choose Your Own Adventure Büchern gewesen ist. Und ich muss da leider zu meiner Schande nicht. Zu meinem Stolz dann zugeben, ich kenne es von lustigen Taschenbüchern her. Echt? Ja, es gab, stimmt, das gab's genau, ja auch. Es gab etliche Bände, wo du dann typisch die Mickey Mouse oder Donald Duck Mystery Story hattest. Ne? Und dann hast du bis zu einer bestimmten Seite gelesen und konntest dich entscheiden, okay, gehst du jetzt links oder rechts? Ne? Und bist du rechts gegangen, blättere bitte 20 Seiten vor und dann ist die Geschichte dort weitergegangen. Ne? Und hattest dann so die erste Form von dem fast schon Spiel, ne? Was in Buchform dort gewesen ist, wo du multiple Enden hast, ne? Und verschiedene Lösungsansätze. Komisch, das Genre ist auch wirklich nicht tot zu kriegen. Es gibt zum Beispiel 2-3 Fragezeichen-Folgen, wo du es genauso gemacht hast. Also du fängst halt an, die Geschichte zu hören und dann kommt immer eine Pause sozusagen dazwischen. Dann kannst du selber entscheiden, bei welchem Track du dann sozusagen weiterspielen willst. Und ich finde das einfach eine coole Sache. Das hört sich jetzt einfach so simpel an, aber irgendwie ist das ein Genre, was vielleicht mal wieder intensiver belebt werden sollte. Absolut. Und ich glaube, man hat jetzt speziell durch die neue Art von dem speziell portablen Gaming, vom mobilen Gaming, durch iOS, durch Android Gaming, durch Download-Sachen auf SEN, heißt es ja mittlerweile, und Xbox Live und so weiter, hast du die Möglichkeit, solchen Nischenspielen, die mittlerweile Nische wären, wieder eine Option zu geben, sich dann auch zu rentieren für die Hersteller. Aber ich glaube, Fans gibt es immer noch. Ja, klar, gibt es. Ich glaube, das ist einfach dann auch wieder genau dasselbe Problem wie bei vielen anderen Sachen, dass Downloads dann einfach für den Publisher oder für die Spieleentwickler einfach günstiger sind, als wenn sie alles noch mit CDs und so. Ich mag ja auch gerne Sachen im Schrank stehen haben, aber dann, bevor ich sowas gar nicht spiele, dann würde ich mir wahrscheinlich trotzdem sowas runterladen. Ready? Get set? Go! Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, was es für Unterkategorien geben kann in den japanischen Adventures, wie zum Beispiel eben die Visual Novel. Ich füge die Punkte jetzt hier einmal zu. Es ist natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind einige über die Spiele, die wir heute quatschen werden, fallen unter diese Kategorien. Ne? Und ich glaube, dann hat jeder auch ein besseres Verständnis, wenn wir mal den einen oder anderen Fachbegriff dann reinschmeißen. Ja, und ich bitte zu entschuldigen bei den ganzen Anime-Fans. Ich werde darauf verzichten, sowas wie Shoujo, Bishoujo und wieder, ich komme durcheinander mit den ganzen Fachbegriffen, deshalb werde ich darauf verzichten und ich werde das dann anders umschreiben. Also, Visual Novel ist eine Grafik und mit Sound erzählte Geschichte, interaktive Fiktion. Oft hat man zusätzlich noch ein visuelles Element, wo gezeichnete Hintergrundbilder und Fullscreen-Animationen die Geschichte noch verdeutlichen, aber eben sozusagen, als ob du ein Buch umschlägst und da siehst du eben ein Bild, das dann dazu verdeutlicht, was du dann gerade siehst. Oft sind diese Sachen aus der Ego-Perspektive des Protagonisten erzählt. Ne? Fast immer eigentlich, ja. Genau, du hast also immer die in der ersten Person, ich sehe das, mir passiert das, da. Und wenn dann die Personen wechseln, dann hörst du es oder liest es dann oft aus der Sicht dieser Person. Ne? Also es wird dann, es gibt bestimmt auch manche, wo dann einen Erzähler sozusagen hast, der das dann zusammenbindet, aber sehr, sehr viel wird dann eben aus der Ego-Perspektive gemacht. Wir haben in den Visual Novels noch ein Subgenre, das sind die sogenannten Sound Novels. Habe ich mir aufgeschrieben. Das stimmt nicht ganz. Nicht ganz? Nee, und zwar ist das so, dass der Erfinder von Visual Novels ist Chunsoft, die es ja heute auch noch gibt. Und Chunsoft haben, das ist so wie ein Trademark, als wenn man jetzt bei Sony sagen würde Walkman oder Discman oder so irgendwas. Und nur Visual Novels von Chunsoft dürfen Sound Novel heißen. Das ist aber genau derselbe Begriff. Das ist einfach richtig. Das Trademark, dass sie nur dann den Sound Novel Aufdruck. Genau, also alles, weil man dachte damals oder in vielen Reviews, was ich irgendwie mal gesehen hatte, die sind davon ausgegangen, dass die Sound Novels heißen, weil dann der Sound irgendwie im Vordergrund steht oder dass es so wie Audio Novels oder so irgendwas sind. Es ist aber nicht richtig. Also es ist eigentlich der Begriff dafür für Visual Novels, nur der ist sozusagen lizenziert, nicht lizenziert, aber der ist von denen halt gerichtlich geschützt oder wie auch immer, patentiert. Zu Chunsoft? Zu Chunsoft werden wir sowieso dann gleich kommen, weil die eben wirklich die Mitbegründer der japanischen Adventures dann gewesen sind. Sound Novel, auch natürlich vielen Leuten hier im Westen bekannt, die Dating Sim, die dann die Adventure-Elemente nimmt und dadurch eben, wie es im Namen schon dann drin steht, so eine Art Verabredungssimulator mit dazu tut. Ne? Du hast dann die typische Situation, dass du sozusagen der Hahn im Korb bist. Du bist ein junger, männlicher, meist ein bisschen ahnungsloser, aber gut aussehender und gut ausgestatteter Kerl. Warum muss ich gerade an dich denken? Das ist, glaube ich, die sanften, erotischen Blicke, die ich hier einfach durch den Raum gleiten lasse. Nein, aber das als Protagonist und sozusagen in diesem Spiel gibt es dann mehrere Frauen, mehrere weibliche Personen, die alle charakterlich unterschiedlich sind, ne? Und Ziel des Spiels ist es sozusagen, bei einer dieser Frauen zu landen. Ne, und im besten Fall, ich glaube, viel wird das dann mit eingebunden. Wenn du bei dieser Frau landest, kannst du auch parallel die Welt retten oder durch die Zeit reisen, keine Ahnung. Es ist dann immer irgendetwas mit dazugebunden. Es ist also nicht nur rein Mittel zum Zweck, dass du eben nur dann diese ganzen, deine Dating-Skills da ausleben kannst und wie du gut mit Frauen umgehen kannst, sondern eben auch, dass da noch ein Plot noch mit dazu drüber kommt. Ich habe mich hier auch aufgeschrieben, aber das ist dann, das geht dann wieder sehr in spezifische Crying Game. Hast du mal was davon gehört? Ja, irgendwas mit Nikuge. Das kann sein, dass das dann der spezielle Begriff ist. Also hier, Crying Game wären Visual Novels oder Adventure Games, wo der Fokus liegt so sehr auf dem Storytelling, das so gut geschrieben ist und so emotional mitnehmen, dass der Spieler weinen muss. Ja, ich glaube, ja. Nikuge heißen die auf Japanisch. Strukturell sind alle relativ ähnlich aufgebaut, dass sie ein bisschen lockerer beginnen und dann kommt die ganzen tragischen Plot-Twists und alles durcheinander und dann führt das im besten Fall in ein tränenreiches, für den Spieler, ne, und die Spielfiguren auch, tränenreiches Happy End. Also das, wer sich, glaube ich, den Begriff Crying Game dann auf sein Game packt, der hat schon sehr viel Selbstvertrauen in seine schreiberischen Fähigkeiten und Charaktere aufzubauen, weil sag schon, hey, spiel mein Spiel, ne, das nimmt dich emotional mit, du wirst sowas von heulen, das verspreche ich dir. Das ist dann sowas wie Hachiko oder der Pferdeflüsterer in Spielform. Ja, es ist eben schmalzigeres Zeug, ne? Und es gibt ja auch natürlich dann gewisse Art von Zielgruppe, die darauf steht. Viele dieser Crying Games oder diese Art von Visual Novels haben es auch zu bekannten Anime-Serien und Spieleserien nochmal verbaut. Also sowas wie Too Hard, glaube ich, kennt man dann. Clannad, hatte ich auch schon mal gehört, ne, gibt es auch als Anime-Serie oder Kanon. Auf jeden Fall sind diese Namen mir geläufig als Anime-Zuschauer, auch wenn ich die jetzt nicht geguckt habe, aber anscheinend die Geschichte von einem Crying Game lässt sich gut in sowas umsetzen. Und ich habe hier noch als Unterkategorie, aber ach Gott, da werde ich auch nochmal einen sehr, sehr interessanten Artikel verlinken von jemandem, der damals in der japanischen Zeit damit gearbeitet hat und quasi das Genre mitgebründet hat, die Eroges. Oh ja. Das ist lustigerweise auch wirklich das Genre, was in Amerika am meisten übersetzt wird. Es gibt ja relativ wenig Visual Novels, die wirklich dann auch aus Japan rüberschwappen, aber komischerweise ist das der größte Teil davon und der landet wirklich dann auch in Amerika, also mit ziemlich abstrusen Sachen drin. Ja. Um das Eroge steht natürlich kurz für Erotic Game und ist eben diese Art von Adventure, die sich primär darum bewegt, sexuelle Handlungen zu deskripieren und im besten Fall auch zu visualisieren. Ne, entwickelt wurde das in Japan quasi als Subgenre, eben zu den normalen Visual Novels, die angefangen haben, weil einfach die Leute für sowas auch schnell mal die Brieftasche eben zücken. Ich will jetzt keine große Diskussion haben, wie gut Pornografie hier die Wirtschaft herantreibt und so weiter und so fort, aber man muss sagen, speziell bei den Adventures in Japan war es eben ein so beliebtes Subgenre, dass sich tausende von Firmen fast schon dort aufgemacht haben und da auch sehr, sehr viele Spiele rausgekommen sind, wo du eben wenn du dir das heute anguckst, sowieso sehr zweifelhaften Hintergründen, dann präsentiert bekommen hast, krude Zeichnungen von halbnackten Anime-Mädels, die du dann, ach Gott, ich will es gar nicht ausführen hier alles, ne? Ja, das ist schlimm. Was man dazu sagen könnte, ist noch, dass es meistens sich dabei um PC-Spiele handelt. Also gerade diese Spiele werden für Konsolen extrem geschnitten, selbst in Japan. Und PC ist dann halt so eher so da, wo Leute anonym dann ihre Sachen dann irgendwie in Läden dann so abgreifen. Ja, auch so Hentai-Kram und sowas. Der Artikel, den ich hier dann nochmal verlinken werde, wie gesagt, ich habe ihn nochmal vorgelesen, bevor wir das hier angefangen haben, der ist sehr interessant für so einen Entwickler von Eroges damals und der hat eben die Situation so beschrieben, die sind quasi auf eine Goldmine gestoßen, als sie diese Sachen programmiert haben, weil die sind ihnen aus den Händen gerissen worden. Es sind immer mehr Leute dazugekommen, die einfach immer krassere und wirklich, ey, hier, du kannst mit allen Frauen schlafen, kannst alles da machen, alles anstellen, was du willst, sind immer rausgekommen, aber es sind dann irgendwann so viele gewesen, dass selbst der japanische Pornokunde dann keinen Bock mehr hatte. Ja? Das Genre in sich selbst hat sich fast schon kannibalisiert, eben dadurch, dass dann so ein Überfluss angeboten ist. Ne? Ja, das Problem ist auch, dass der Markt dann irgendwann nicht mehr transparent genug ist. Das wie bei ganz vielen anderen Sachen, das Rauschen ist einfach zu doll, als dass man wahrnehmen könnte, welche Spiele wirklich gut sind. Dann sagt einer so, oh, ja, das ist ganz gut, aber das Rausfiltern ist einfach viel zu schwierig, wenn dann so eine Masse kommt. Und wie du gesagt hast, später hat sich das natürlich in Richtung Konsolen, also PC ist auch natürlich immer noch sehr, sehr stark vorhanden und speziell eben nicht nur der PC, sondern der allgemeine Computermarkt in Japan damals gewesen, X68000, PCFX und wie die ganzen Computermarken, die nur in Japan wirklich groß und aktiv waren, dort heißen, oder von NEC gab es ja noch endlich vorher noch dann gewesen, dort aktiv, die haben sich dann später auch teilweise auf Konsolen hingepackt und natürlich dort mussten sie unter strikteren Regeln dann handeln. Ne? Und bei vielen Spielen, wenn du die Sexkomponente Komponente weggenommen oder reduziert hast, war nicht mehr viel da. Ne? Deshalb haben sich speziell Spiele aus diesem Genre dann mehr in die Richtung bewegt, dass sie auf Geschichte und Puzzles und so weiter Wert gelegt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist so, wie wir heutzutage solche Spiele sehen. Es ist immer noch, da kommen wir ganz, ganz später dann drauf zu sprechen, weil ich mich da auch einmal umgeschaut habe, ja, was es angeht und sehr interessante Erkenntnisse gewonnen habe über das Genre. immer noch diese Elemente drin von doch sehr, ja, Darstellung von Sexualität ist doch sehr offen. No, an gewissen Stellen, aber das ist dann verpackt doch in einer teilweise doch sehr, sehr interessanten Geschichte. Also du hast nicht nur, guck mal jetzt, du machst das Spiel an und kannst dir Nacktbilder von animierten Figuren anschauen, sondern es ist doch schon irgendwie verwoben mit dem allen drum und dran. Ne? Und dann auch wird an den richtigen Stellen, dann ist da ein Schatten drauf und die Kamera zieht weg und also, dass du es nur noch lesen und vielleicht sogar hören kannst. Aha. Ich werde diesen Part mir nochmal anhören, wenn wir dazu sind und wenn es sich zu schlimm anhört, werde ich den dann kurz schneiden. Du hast vorhin Chunsoft erwähnt. Ja, und ich wollte davon noch mal ganz kurz einmal reingrätschen. Grätsche mal rein, bitte. Zwei Sachen, die ich noch mal erwähnen wollte. Einmal, dass bei Visual Novels oder gerade bei Visual Novels eigentlich fast nur Standbilder sind. Es gibt wenig animierte Sachen, es sind fast nur Standbilder und dann der Stil reicht also wirklich von Anime-Sachen bis zu realen, gefilmten Sachen. Und dass da wirklich auch, wie du eben schon bei den verschiedenen Arten oder Erzählversionen gesagt hast, ziemlich offen ist, was das angeht und kann auch wirklich alles beinhalten. Von Dramas natürlich das, was in Japan am meisten zieht, Erotik, Comedy, Science-Fiction, Fantasy, Crime und Horror vor allem auch in bei den neueren Spielen. Are you okay, Buster Wolf? Das erste und ich glaube für viele auch in Japan eines jeder Lieblingsspiele damals gewesen, das hieß auf gut Englisch Portopia Serial Murder Case. Das ist das Spiel von Chunsoft gewesen, das ist eigentlich noch gar keine richtige Visual Novel, hat aber schon alle Elemente, um das später dann praktisch diese Genre zu ebnen für die, das war der erste Titel von 1983 war das, ne? Genau, 1983, also kam raus im Juni 83 auf dem NEC PC 6001, ein japanischer Computer, wurde am 29. November 85 auch noch für das NES, also für das Famicom in Japan umgesetzt und diese Famicom-Version gibt es auch als Fanübersetzung mittlerweile, die man dann auch auf Englisch spielen kann, dass man sich anguckt. Und wie du gesagt hast, Marc, es ist noch nicht direkt eine Visual Novel, aber es ist quasi die japanische Antwort drauf gewesen, wie man so ein Adventure bauen kann. Mhm. Man kennt es als Rollenspieler, kennt man Yuji Horii, das ist der Erfinder und der Macher von Dragon Quest. Der hat auch gerne Adventures gespielt. Mhm. Ne? Und Portopia ist sozusagen sein erstes Spiel, wo er sich dran versucht hat, nachdem er irgendwann mal bei einer USA-Reise, glaube ich, dann dort auf den Geschmack gekommen ist und wollte dann eben versuchen, das selbst zu machen und hat sich mit Chunsoft zusammengetan und die haben eben dieses Portopia programmiert für den Computer und später für das NES. Das Spiel selbst ist eigentlich klassisch, wie man sagt, eine Detektivgeschichte. Mhm. Na, du bist ein Detektiv, der soll einen Mordfall aufklären. Na, du hast deinen Assistenten und bist in Downtown Tokio, glaube ich. Oder du bist auf jeden Fall mitten in Japan dort dabei und hast sozusagen, hey, besuchst den Tatort, redest mit Zeugen, hast deinen Assistenten, der da immer alles notiert und so weiter. Und besondere Sachen, die dann dabei waren, du siehst einerseits alles aus der Ego-Perspektive. Ne? Du hast dann bei jeder Location hast du sozusagen einen Schirm, wo du durch die Augen des Charakters, durch die Augen des Detektivs ist. Der Detektiv selber spricht nicht. Ne? Du hast dafür deinen Assistenten, der dann sozusagen die Kommunikation erledigt und mit dir sozusagen redet, wenn du irgendwas machst. Und ich kannte Portopia persönlich vorher nicht, bevor ich mich dann näher mit dem Genre befasst habe, weil es eben nie offiziell hier rausgekommen ist. Aber man kann sich einen Walkthrough auf YouTube anschauen, den habe ich hier auch nochmal verlinkt. Das, wenn du weißt, was du machen musst, kriegst du das Spiel in so ungefähr einer Stunde durch. Ja. Aber ich denke mal, als japanische Kids von damals, die haben wochenlang da dran gesessen, um die Rätsel zu lösen. Es ist erstaunlich ein immer noch spielbares Game. Mhm. No? Ja, diese Sachen, die haben auch, die altern auch besser. Also gerade als ich dir das gemacht hatte, ja, diese Detektiv-Zusammenfassung von den ganzen Spielen, da ist mir das nämlich auch, also da habe ich das auch in die Hände gekriegt und gespielt eine Runde. Und die meisten Sachen, wie gesagt, dadurch, dass Grafik nur von normaler Grafik abhängt, bringen die auch heutzutage noch Spaß. Sie sind halt nicht so schlecht gealtert wie Polygongrafik oder so. Ja, es hängt alles eben vom Writing ab, von den Dialogen. Ne? Und ich kann das natürlich nicht beurteilen, wie das im Original vorhanden war. Die englische Übersetzung, die wie man im YouTube-Video auch sehen kann, ist ziemlich gelungen. Und es hat gleich nochmal eine Sache mit reingetan. Ich will jetzt nicht verraten, genau was es ist, aber es gibt einen großen Twist. am Ende, wenn man die Geschichte verfolgt. Und ich habe es mir eben, als ich es mir angeguckt habe auf YouTube, war der Twist so, oh, okay, ganz, ganz interessant. Ich bin nochmal zurückgegangen und habe mir da mal angeguckt, da sind tatsächlich da teilweise Hinweise eben darauf versteckt, dass dieser Twist eben sinnig und vernünftig verbaut ist. Das ist so gut, weil so eine Sachen regen mich dann immer auf. Ich bin halt so wirklich ein extremer Detektiv-Fan und das hat mir auch wirklich Heavy Rain total versaut, weil das ist in dieser ganzen Geschichte ist mir das auch irgendwie nochmal so aufgefallen. Das wurde auch irgendwo verlinkt, jetzt nicht als Visual Novel, aber weil es halt genau diese Charakterzüge hat. Die Story ändert sich, je nachdem, was für Entscheidungen du triffst. Natürlich jetzt nicht als Grafik oder als Text-Adventure oder mit Text viel, mit Gesprochenen. Aber so eine Sachen finde ich immer super, wenn du das Spiel dann, wie du es eben beschrieben hast, nochmal durchgucken kannst oder von einer anderen Stelle nochmal spielst und dann merkst du, ey, die ganzen Hinweise waren da, ich habe es nur nicht geblickt. Das ist super, ist das. Portopia selbst als Spiel war sehr, sehr erfolgreich in Japan, hat sich eben x-mal verkauft und hat auch eben als Inspirationsquelle gedient für viele andere Leute, darunter einer, ich will den Namen jetzt hier mal erwähnen, aber noch nicht gleich drauf gehen, weil ich noch ein anderes Spiel da besprechen will, aber Portopia war eines der frühen Lieblingsspiele von Hideo Kojima, ja, tatsächlich. Eine Sache aber, die habe ich dann vor einigen Jahren nachgeholt, war für das Famicom, für das NES, gab es Detektivgeschichten. Ne? Famicom Detective Club hießen die Sachen. Damals. Kennst du die noch? Tantei, irgendwas war das. Famicom, Tantei, irgendwie sowas. Ja. Ist eine Geschichte, die sehr ähnlich wie Portopia aufgebaut ist, aus der Ego-Perspektive Sachen sehen können. Das wurde fürs Famicom damals gemacht. Ich glaube, teilweise auch für das Disk System. Genau, für das Famicom Disk System, weil da eben sehr, sehr viel Inhalt und Text und so weiter und Bilder da drauf waren. Die Grundgeschichte war da, dass du, ich glaube, ein weggelaufener Teenager oder sowas, der von einem Detektiv unter seine Fittiche genommen wird, ne, so als Nachwuchsdetektiv. Und du bekommst die Chance, einen Fall zu lösen an der Schule, wo es einen Mord gegeben hat. Und du hast so ein festes Zeitfenster. Ich glaube, du hast so eine Nacht, um das ganze Zeug zu lösen. Nicht, dass jetzt die Uhr immer mitläuft, aber die Zeit geht immer konsequent weiter, wenn du die Story löst und in mehreren Kapiteln. Und das Spiel habe ich später in einer übersetzten Version für das Super Nintendo gespielt. Ich glaube, da ist es unter Famicom Detective Club 2 dann fernübersetzt worden, was ein Remake des originalen NES-Teils ist. Und ich habe es sehr genossen, muss ich sagen. Ja, das ist eine nette kleine Detektivgeschichte und sehr, sehr atypisch für Nintendo selbst, weil es ist ein Spiel von Nintendo selbst gewesen, was sie rausgebracht haben, die natürlich mehr Jump'n'Runs und lustige Musikspiele oder das typische komische Nintendo-Zeug daneben machen. Aber dort hattest du wirklich eine teilweise auch nicht unblutige Detektivgeschichte um Mord und Totschlag an der Schule und mit Geistern. Also Geister haben da auch in die Geschichte mit reingegriffen. Verrate auch natürlich nicht, wie es da ausgeht und alles drum und dran. Aber ich habe sehr viel Spaß an diesem Spiel gehabt. Hattest du das Super Nintendo-Ding dir mal angeguckt? Ich hatte das in dem Bezug zu dieser Recherche hatte ich das auch irgendwie unter meine Krallen gekriegt. Da spielen auch ein paar Sachen von gecaptured, die sind letztendlich aber nicht reingekommen. Aber ja, da gibt es, glaube ich, auch mehrere Teile von. Das ist auch eine Serie. Ich überlegte gerade, ob die irgendwie Shonen Tante Club oder so irgendwie hießen. Das kann sein. Ich gucke mal kurz, was ich mir hier für Details aufgeschrieben habe, ob ich das noch alles finde. Also es kam Portopia-mäßig Detektivspiel für das Famicom Disk System. 98 gab es die Auflage für das Super Nintendo, welche als Fanübersetzung eben mittlerweile dann da ist. Super Nintendo-Version gab es nie als Modul, sondern gab es nur als Download für das Nintendo Power-Modul. In Japan gab es irgendwann mal später, und 98 ist sehr, sehr spät für Super Nintendo, konnte man sich Spiele runterladen in Läden. Da gab es so Kioske sozusagen, also so eine Maschine, da konntest du ein leeres Super Nintendo-Modul reinstecken und da hast du dir das Spiel für ein gewisses Geld draufgeladen. Als ob du deine Chipkarte sozusagen beschreibst. Und diese Version gab es nur dafür. Ne? Also es ist ein relativ seltenes Ding, wenn man sich das dann jetzt zulegt. Ich würde darauf hoffen, dass Nintendo in diesem ganzen Online-Waren und Spiele nochmal online zur Verfügung stellen, das vielleicht nochmal irgendwie rausbringen, weil das ist so ein kleines Ding, das kennt nicht jeder. Und es ist eben ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel. Nachwuchsdetektiv, komplett menübasiert, nicht allzu schwer, nettes Spiel für zwischendurch, habe ich mir aufgeschrieben. Solltest du dir aber Zeit mal angucken. Ich weiß nicht, ich hab's gespielt, als ich Phoenix Wright 1 durchgespielt habe, mitten in der Nacht, so irgendwie so 2 Uhr morgens am Sonntag, und ich hatte dann auf einmal, das war so ein Spiel, ach scheiße, jetzt ist es zu Ende, schade, ich möchte wieder was spielen, was in der Art. Das hat man ja manchmal bei Spielen, ne? Ja. Nicht, endlich ist es vorbei, oder ach Mann, jetzt ist es vorbei, ich möchte aber noch nicht aufhören. Ne? Und da hat es gut reingepasst, sozusagen da nochmal eine Lücke zu schließen. Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Also so eine Sachen bin ich ja auch immer großer Fan von. Das wollte ich nochmal reinwerfen, weil es eben zeitlich dann gut gepasst hat, aber wir haben von Hideo Kojima gesprochen bei Portopia, und Hideo Kojima war eben so inspiriert von Portopia, dass er quasi seine eigene Version gebaut hat. Die kam raus in der ersten Version, und es gab etliche Versionen davon, am 26. November 1988. PC Engine. Für den Computer NEC PC 8801. Also ich glaube, das Nachfolgemodell von dem Rechner, auf dem Portopia lief. Ja, die haben alle so komische Nummern. Der NEC PC 6001 war der Portopia-Rechner, und der hier war das 8801. Also wieder Japaner. Japaner und ihre Computer. 6. November 88 dafür rausgekommen und später dann auf MSX, PC Engine CD, Mega CD über die Version, die habe ich hier auch nochmal mitgebracht, und dann PlayStation Saturn. Gab es später noch eine? Ich glaube, es war meine für DS angedacht. 3DO vielleicht? Nee, für 3DO. Das war Police Notes, ne? Für 3DO gab es eine. Die kam 88 dort raus. Die einzige Version, die wir von dem Spiel bekommen haben, den Namen nenne ich gleich, gab es am 15. Dezember 95 für das Mega CD, die ich hier besitze und sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben habe. Es ist Snatcher. Ich komme in Schwärmen, wenn ich über Snatcher überhaupt nachdenke. Du hast es aber ausgegraben schon. Ich habe es tatsächlich ausgegraben. Also, warte mal, ich greife mal hier kurz über den Tisch. Ihr könnt es zwar nicht gerade sehen, aber wir sitzen gerade bei Marc in der halb eingerichteten Wohnung, und ich habe hier einen Stapel von Grafik-Adventures mitgebracht, die ich einfach mal mit dazugepackt habe, damit wir vernünftig drüber sprechen. Ich gebe es dir mal in die Hand. Ich habe es ausgegraben für die Sendung, weil ich immer noch finde, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist meiner Meinung nach das beste Spiel von Hideo Kojima, und es füttert eben direkt rein in die Art, wie mir Spiele gefallen. Es ist ein Grafik-Adventure, eine Visual Novel, wie man es so nennen will, die sich quasi mit Cyberpunk-Elementen und sehr, sehr vielen Filmzitaten zu einem sehr, sehr eigenständigen Erlebnis vermengt hat. Mhm. Du hast Snatcher gespielt, ja? Ja. Ja. Erzähl mal ein bisschen davon hier, Snatcher. Also das Erste, was ich von Snatcher gesehen habe, war der Screenshots in der Videogame. Ja, dieser eine Screenshot mit dem Typen, wo sein Kopf blutüberströmt vor ihm liegt in der Fabrik. Und da habe ich das erstmal aufgeguckt. Was zum Teufel ist das denn? Ja, das ist die Szene, die fehlt in den meisten Versionen, meinst ja, du? Ja, in der nicht, die du da in der Hand hast. wie soll man es denn da beschreiben? Eigentlich ein Science-Fiction- Krimi-Story, die Anlehnung an Blade Runner, Terminator und ja, was noch alles hat. Ja, man merkt da schon sehr stark, später, was man bei Metal Gear auch gesehen hat, Kojima ist Filmfan. Ja. Ne? Und das hattest du ja auch damals noch für einen weiteren Beitrag recherchiert, wie Hideo Kojima zum Spieleentwickeln gekommen ist. Und der musste ja lange Zeit alleine daheim bleiben, während sein Vater die Familiengeschäfte geregelt hat, die gerüchteweise was mit der japanischen Unterwelt zu tun haben könnten. Gerüchteweise, ja. Wer weiß davon nicht. Aber Klein Kojima war immer sehr, sehr lang daheim und hat sich viel Filme angeguckt, ne? Und ist dadurch eben filmtechnisch sehr, sehr ein großer Fan geworden. Das sieht man an den tausenden Zitaten, die eben bei Metal Gear verbaut sind. Bei Snatcher, wie du gesagt hast, Snatcher ist eigentlich Blade Runner plus Terminator plus X. Hm. Ne? Die Geschichte spielt im Jahr 2031, 2040 oder irgendwie sowas im fernen Tokio es ist Neo Kobe City. Neo Kobe City. Genau, im Japan der Zukunft, wo du Gillian Seed, spielst. Das ist ein Typ, der sieht aus wie Harrison Ford, aus Blade Runner, aber ist jemand, der für ungefähr sehr, sehr viele Jahre, am Anfang wirst du noch nicht verraten, aber der war im Kälteschlaf und ist dann so kurz vor dieser Zeit, wo das Spiel spielt, aufgeweckt worden. Man weiß nicht, wo kam der her, was ist da alles passiert. Und der hat natürlich sein Gedächtnis verloren. Der weiß nicht, wo er herkam. Und weiß aber, ey, ich kann Polizei sehr gut, ich will Polizist werden. Und schließt sich den Junker an. Weißt du, wofür Junker steht? Nee, ist es eine Abkürzung? Es ist eine japanische Abkürzung, wo man sich einfach den Namen genommen hat, der cool klingt und dann einfach coole Wörter dazu gepackt haben. Also Junker steht für, Japanese Undercover Neurokinetic Elimination Ranger. Okay, ja, das macht Sinn. Ja, irgendwie macht das schon Sinn. 50 years later, mankind faces its greatest crisis. The appearance of a mysterious android life form. Its purpose and origin are unknown. Is it a new form of weapon? Or perhaps an invasion from some other world? They appear during winter, killing humans and infiltrating society by taking the place of their victims. Employing an artificial skin, they can sweat and even bleed. Part organic, part machine, they're almost impossible to distinguish from those they kill. As they steal their victims' bodies in order to take their place, these mysterious invaders become known as Snatchers. Junker sind eine Anti-Terminator-Einheit oder, Entschuldigung, eine Anti-Snatcher-Einheit. Ne, irgendwann in der fernen Zukunft in Kobe sind auf einmal Roboter aufgetaucht, die sich durch Menschenhaut sozusagen nicht von Menschen unterscheiden können und haben diverse Leute gesnatcht. Ne, sie haben sie entführt und haben deren Stelle übernommen, als ob sie dann Körperfresser, Body-Snatchers, kennen wir ja noch. Oder so eine Mischung aus Blade Runner und Körperfresser, halt mit den Replikanten, die halt aussehen wie Menschen, die man halt nur durch Tricks überlisten kann, um rauszukriegen, ob sie echt sind oder nicht. Genau, und Gillian Seed sozusagen hat sich dieser Junker-Agentur angeschlossen, die sich auf das Jagen der Snatcher konzentriert und natürlich um herauszufinden, wo sind diese Snatcher hergekommen. Und darüber hinaus, wenn man dieses Rätsel natürlich lösen will, auch was das mit der eigenen Vergangenheit zu tun hat und wie das alles ineinander greift. Und ich muss sagen, als auch Fan von Science Fiction und ich liebe Terminator, ich liebe Blade Runner, ne, das sind beides großartige Filme, das zusammengenommen mit einem Hideo Kojima, der, wenn er fokussiert ist, eine sehr, sehr interessante Geschichte aufbauen kann. Mhm. Und das weiß ich eben an Snatcher sehr zu schätzen. Das ist im Gegenteil zu Metal Gear, was sich doch sehr, sehr oftmal konfus ausweitet. Ne? Metal Gear hat keine Grenzen. Metal Gear ist alles auf einmal und packt 1000 Zitate, 1000 Referenzen rein. Kojima hat bei Snatcher seine Liebe zum Film mit einer wirklich gut erzählten und interessanten Geschichte und vor allem logischen Geschichte vernünftig miteinander verbaut und da ein Adventure drumherum gebaut, was primär menübasiert ist. Na, du siehst es wie schon Portopia und die anderen Sachen quasi aus der Ego-Sicht und hast dann Standbilder, wenn du durch die einzelnen Locations gehst. Du hast ein Menü mit Fragen, Gegenstand vorzeigen, das und das und das und hast ein Textmenü, wo du das alles auswählst. Also vom Gameplay relativ simpel. Zwischendurch hast du, wenn du mal mit Snatchern in Kontakt kommst, Shooting-Sektionen. Mhm. Ne? Das ist, was ich vorhin dann meinte, so Visual Novels können gerne mal andere Elemente von anderen Genres dann haben und schon wird ein Adventure-Game draus. Für die Japaner, da waren es eben so Shooter-Sequenzen, die du auf dem Mega Drive oder dem Mega CD sogar mit der Lightgun machen konntest. Mhm, genau. Na, du hattest die Ego-Perspektive und dann kamen dann so Snatcher dann rausgeflogen. Das war wie in der Arcade, wie in der Spielhalle. Konntest du dann draufschießen, da den Terminator-Kopf anschießen, oh, und da den kleinen Snatcher und das. Gab es diese Gameplay-Komponente, aber im Großteil, mit Ausnahme dieses Gameplay-Parts, war es eben Adventure pur. Ne? Der Story folgen, Rätsel lösen und einfach die Welt und die Atmosphäre auf sich wirken lassen. Ne? Und ich fand es super geil. Ja, das war super spannend, wirklich. Also super gut einfach. Das fesselt einen total, auch wenn man das heutzutage noch spielt. Also das sei jedem empfohlen, der da irgendwie eine Version von kriegt, eine vernünftige oder englischsprachige. Ja. Das ist einfach unglaublich, wie intensiv das Spiel ist und auch diese ganzen Puzzles und die Orte, die man absucht und auch ganz, ganz viele Sachen, versteckte kleine Witze drin. Also da kam ja auch schon dann der Metal Gear drin vor. Genau, also ich habe Metal Gear vorher gespielt, vor Snatcher das erste, und ich wusste es dann, die kleinen Zitate, die dann später gekommen sind, hat mich doch wirklich zum Schmunzeln gebracht. Du hast als Sidekick dabei, in Portopia war es eben dann noch dein Polizeiassistent, hier ist es ein kleiner Roboter, Metal Gear Mark II heißt er. Ne? Und er sieht aus wie der Metal Gear Rex, ich glaube später bei Metal Gear und der allererste Metal Gear von den ersten Metal Gear Spielen, aber in Miniaturfassung. Ne? Und der läuft herum und funktioniert als deine Einsatzzentrale. Dem kannst du Sachen geben zum Analysieren, der kann Telefonanrufe für dich erledigen, mit dem kannst du speichern und so weiter. Und der hat ein sehr loses Mundwerk. Introduce yourself. Yes, sir. Pleased to meet you, Gillian. I am Metal Gear Mach 2. I am programmed to be your personal assistant. Metal Gear? That's a pretty weird name. Oh, he's cute. Thank you. I think he's turning red. I took his basic design and his name from the Metal Gear Menace of the late 20th century. But quite unlike that Metal Gear, this one was designed for peaceful purposes. Die Version, die du angesprochen hast hier, ich habe die Mega-CD-Fassung, das ist die einzige Version, die übersetzt wurde von Snatcher. Snatcher gab es eben, wie gesagt, schon 88 war es, ne? 88 in der ersten Version für den japanischen Computer. Da noch, wenn man sich die Variante anschaut, sieht sie relativ simpel aus. Du hast eigentlich fast nur Standbilder, krud aufgelöst, schlecht gezeichnet und es ist nicht mal das komplette Spiel vorhanden gewesen damals. Ne? Snatcher ist aufgeteilt in drei Akten. Ich werde nicht sagen, wo die Geschichte hingeht. Ich will es nur mal erwähnen, damit wir da nicht spoilern, weil jeder sollte Snatcher mal erlebt haben, wenn er dafür Interesse hat. Die Geschichte ist in drei Akten aufgeteilt. Die ersten PC-Spiele enden bei zwei Akten. Das heißt, dieses Finale, wo die komplette Geschichte aufgelöst wird, die war damals gar nicht fertig, als das Spiel rauskommen musste, wurde erst später mit den Versionen, ich glaube auf der PC Engine, ab dann gab es dann den dritten Akt. Und die Version, die ich hier habe fürs Mega-CD, ist die, ja, meiner Meinung nach beste und umfangreichste, weil Mega-CD impliziert natürlich, dass es auf einer CD ist, ist dadurch auch sehr, sehr viel Platz für Sprachausgabe gegeben. Ja. Übersetzt wurde das von den gleichen Leuten wie Metal Gear Solid 1 damals. Jeremy Blaustein ist, glaube ich, oder Blaustein ist der Voice Director gewesen und man sieht daran, das erste Metal Gear hatte schon eine sehr, sehr gute Sprachausgabe gehabt. Snatcher, finde ich, ist, gehört auch zu den mitbesten US-Sprachausgaben. Ne? Übersetzung, Sprecher, Texte, Witz ist alles mit dabei. Ne? Und dazu hast du eben durch das CD-Medium nicht nur Standbilder, nicht nur gut gezeichnete Standbilder, sondern Cutscenes, aber als große Bitmaps. Ne? Mhm. Also nicht, dass du ein Video einfach hast, was abläuft, das sieht auch scheiße auf Mega-CD aus, aber groß gezeichnete 2D-Clips, sozusagen mit wie große Anime-Szenen, die ablaufen. Mhm. Und da ist sehr, sehr viel Bewegung, sehr, sehr viel Animation dabei. Und es ist einfach die am besten aussehendste und stylischste Version. Ne? Es gab damals noch eine PlayStation-Version davon und die hatte einen neuen Vorspann gekriegt und das war der totale Stilbruch. Das ist richtig, richtig schlimm gewesen. Also das passt da auch überhaupt nicht zu. Das war dann eben so eine Polygon-Grafik, weil man zeigen wollte, oh, die PlayStation hat total viel Power und kann das darstellen. Aber das kratzt sich irgendwie mit dem ganzen Rest des Spiels. Deswegen, also die Mega-CD-Version ist auf jeden Fall die beste. Ja, ich war sehr enttäuscht, als ich die PlayStation und die Saturn-Fassung mir später angeguckt habe. Das schlechte Render-Intro. Diese Versionen sind einfach nichts Halbes und nichts Ganzes auf dem Saturn und auf der PlayStation. Ich habe damals für Snatcher, glaube ich, 140 Mark oder sowas bezahlt. Und es war eine Investition und muss auch bedenken, ich musste mir extra ein Mega-CD dafür kaufen. Das war zum Glück, das Spiel hat 140 Mark gekostet, das Mega-CD hat 20 Mark gekostet. Also musste ich mir nochmal die Hardware dazu holen und das Spiel ist relativ fix durch. Du hast es an maximal, würde ich sagen, zwei Nachmittagen durchgespielt. Ja. Ne, mit allem drum und dran, mit ein bisschen da hängen und sozusagen sich ein paar Sachen überlegen. Es gibt ein Rätsel, das ist relativ nervig hier, wo man einen Steckbrief zusammenbauen muss. Ne, du musst einen Zeugen überführen und dann bist du in dem Zentralcomputer von den Junker Hauptquartier und musst dort aus verschiedenen Gesichtern sozusagen einen Steckbrief zusammenbauen. Und ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung lag oder ob da ein Bug oder sowas drin ist, aber da kannst du machen, was du willst und nur durch Zufall kriegst du das zusammen. Mit Ausnahme dieses nervigen Rätsels ist es aber sehr gut zu spielen. Mhm. Ne? Und du hast dann zwei Nachmittage durch, du würdest sagen, 140 Mark oder heute umgerechnet so 70 bis 80 Euro für zwei Nachmittage ist schon relativ happig, aber ich habe mich danach nicht gefühlt, als ob ich Geld verschwendet habe, ne? Weil das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Nee, das ist auch, also ich finde, das ist noch sehr, sehr viel länger, als wenn man jetzt nochmal Day of the Tentacle oder sowas durchspielt. Das ist halt viel, viel schneller durch. Da wundert man sich immer, warum man da früher so lange dran gesessen hat. Aber Snatcher auf jeden Fall super viel Textsachen und viele Sachen auch, die man da suchen kann. Man kann natürlich auch Sachen überspringen dann sozusagen, wenn man einigermaßen gut kombiniert und nicht andauernd hin und her fährt. Aber man erfährt einfach über die ganzen Charaktere, über die Orte und über die Hintergründe so viel. Man kann so viel lesen bei dem Spiel. Man darf halt wirklich nur nicht lesefaul sein, sonst ist es vielleicht nicht das richtige Spiel für Das absolut, aber ich glaube, niemand, der wirklich Interesse an Adventures hat, ist dann auch wirklich lesefaul oder sowas. Du musst dein Vergnügen natürlich an dem Miterleben einer Geschichte oder an dem Mitlesen und vorerzählt bekommen Geschichte haben, ansonsten wirst du mit dem Spiel natürlich auch nicht deinen Spaß haben. Ich würde es nie spielen rein für die Shooter-Sektion, die haben eher genervt. Na, und wie du gesagt hast, sehr, sehr viel Zeug versteckt drin, was du abseits entdecken kannst von der eigentlichen Geschichte. Du hast eine Telefonservice sozusagen, du kannst Leute anrufen, da gibt es etliche versteckte Nummern, die einfach für irgendwelche Gag anrufen. Du kannst bei der Konami-Hotline anrufen und dir Tipps geben lassen und so einen Schwachsinn machen. Für die Japanischkundigen, ich werde es einfach mal hier verlinken, einfach weil ich das interessant fand, auch wenn man es natürlich nicht wirklich verstehen kann. Es gab ein Hörspiel zuletzt von Snatcher. Hat Hideo Kojima sich zusammengetan mit Suda51, ja, dem Sudaguchi. Genau, und Akira Yamaoka, der die Musik dazu gemacht hat, und hat ein Hörspiel-Prequel. Snatcher. Ja, also statt das N bei Snatcher ein D. Snatcher oder was auch immer. Und ist so eine sechsteilige Hörspielserie, insgesamt so knapp eine Stunde lang, die Ereignisse rund um den Kollegen von Gillian Seed beleuchtet. Wie ist er nochmal? Jean-Jacques? Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das, ich werde noch mal gucken, wie es heißt. Ich werde es einfach mal verlinken, ich fand das sehr interessant. Schade, viele Leute haben gehofft, es gab vorher Teaser, ey, Suda51 tut sich mit Yamaoka und Kojima zusammen und da machen wir was mit Snatcher oder sowas. Dachten, oh, ein DS-Port vielleicht, ne, für den Nintendo DS oder eine Umsetzung oder sowas. Nein, das war ein japanisches Hörspiel. Snatcher hatte einen inoffiziellen Nachfolger gehabt, auf den ich, glaube ich, mindestens 7 oder 8 Jahre gewartet habe, bis ich ihn spielen konnte. Ich bin ja des Japanischen unkundig, muss man ja wissen. Ne? Aber das lohnt sich auch so zu spielen. Irgendwie klickt man sich da schon durch. Klickt man sich da schon durch. Guck mal kurz mal nach, Max. Das liegt da vorne. Genau darunter. Ja, das habe ich auch oben bei mir im Schrank stehen. Snatcher habe ich nämlich nicht bei mir im Schrank stehen. Aber das ist hier... Aber das hast du auch. Es ist die PlayStation-Fassung. Ja. Snatcher selber war in Japan ein relativ großer Erfolg, im Westen leider gar nicht. Ne? Und es ist sehr, sehr schade dafür, dass Snatcher eben sehr, sehr aufwendig übersetzt wurde, kam aber eben mit dem Mega-CD auf einer Plattform raus, die nicht wirklich viele Leute hatten. Wenn du es hättest damals kaufen wollen, ich glaube 600 Mark musstest du für das CD-Laufwerk alleine ausgeben. Ne? Und das ist Wahnsinn, einfach für ein Add-on und ein Spiel zu spielen. Es wurde auch nie wirklich beworben von Konami, es gab sehr, sehr wenige Exemplare, deshalb ist es auch so teuer heutzutage. Dementsprechend ist es nicht besonders erfolgreich gewesen. Der Nachfolger ist deshalb nur in Japan geblieben, der kam raus, wieder auf dem PC zuerst, am 29. Juli 1994, NEC PC 9821 diesmal und wurde umgesetzt auf dem 3DO, da kommt das 3DO, so erwähnt das, und PlayStation 1 und Saturn im Jahre 96. Das Spiel heißt? Policenauts. Zusammen Polizei und Astronaut, ich glaube das Wort. Und während Snatcher eine Hommage oder sozusagen ein Zitatfeuerwerk von Blade Runner und Terminator gewesen ist, ist es, wenn man es ganz, ganz grob zusammenfassen will, Lethal Weapon in Space. Du hast es auf Japanisch damals schon durchgespielt? Mhm. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du zu Policenauts gekommen? Ja, das war eigentlich, weil ich mal Lust hatte, wieder so ein Abenteuer- oder Adventure-Spiel zu spielen. Und das ist mir dann, das war relativ früh zum Japanisch-Studium, ist mir das dann irgendwie in die Finger geraten, dass ich das gekriegt habe. Und das hat auch diese Elemente, was du eben meintest, mit so Shootouts praktisch mit Gegnern. Und ja, die Story, ich fand das halt, mich hat das eher an, wie heißt der, Outcast oder so? Mit Sean Connery, der ja, Film genau, Outcast. Also da hat mich ja. das eher von der Story dran erinnert ein bisschen. Outland, genau. Outland. Und aber sonst von den Charakteren her, am Anfang ist auch so eine Szene, wie man über den Schreibtisch des Hauptcharakters pennt. Und da sieht man dann auch seinen Kollegen und das sieht eindeutig aus wie Lethal Weapon. Also der sieht aus wie Mel Gibson in Jung, wie Riggs halt, mit blauen Haaren und ja. Vukuhila-Frisur. Genau, also Grundidee der Geschichte, Hauptdarsteller Jonathan Ingram heißt der Hauptcharakter mit den blauen Haaren und ist eben Mel Gibson mit blauen Haaren. Und sein Kollege Ed Brown, der Ed auch, Brown. Auch sehr wörtlich benannte Japaner, ne? Japaner. Wie sieht er aus? Ich nenne ihn Brown. Ed Brown. Kommen nochmal nach vielen Jahren zusammen, um einen Mordfall zu lösen, der auf Beyond Coast stattgefunden hat. Das ist eine Weltraumstation, die um die Erde herum im Orbit sich befindet und wo spielt in der Zukunft natürlich, wie man daraus hören kann, etliche Jahre in der Zukunft und die sind dort, um einen Mordfall zu lösen. Auch ähnlich wie bei Snatcher vorher, der Hauptcharakter Jonathan Ingram ist aus dem Kälteschlaf quasi aufgewacht. Der gehörte ich glaube es waren 20 Jahre vor den Happenings aus dem Spiel zu einer Truppe, die waren die Police Nauts. Es waren 5 Leute von so einer speziellen Polizeieingreiftruppe, die im Weltraum dann dort auch Verbrechen gelöst haben, was auch immer gemacht haben. Und man sieht am Anfang der PlayStation-Fassung des Spiels, da gibt es einen Unfall. Und Jonathan Ingram ist für 20 Jahre im Weltraum verschollen, im Kälteschlaf. Wird dann wieder nach 20 Jahren durch einen Zufall, kommt er bei der Erde wieder an, wird aus dem Kälteschlaf erwacht, ist natürlich immer noch genauso jung, wie er damals war, aber alle um ihn drumherum sind 20 Jahre älter geworden. Ne? Seine Ex-Verlobte, seine Ex-Kollegin, ne? Die ganzen Kollegen, die er damals bei den Policen aus hatte, Ed Brown war einer seiner Kollegen dann eben damals, der ist mittlerweile eben Familienvater und Polizist auf Beyond Coast. Andere sind in Regierungsämter gegangen und haben dann irgendwie dort Politik gemacht und er findet sich eben so als zurückgelassenes Relikt der 80er, hätte ich fast gesagt, aber keine Ahnung, in welcher Ära das genau dort spielt. Auf jeden Fall Mordfall auf Beyond Coast und du hast dann die typische Lethal Weapon Dynamik eben dort. Früher waren Jonathan Ingram und Ed Brown genau alt, jetzt ist Ed Brown 20 Jahre älter. I'm too old for this shit. Und innerhalb der Geschichte, ich habe es eben viele Jahre später erst gespielt, nachdem ich die Fernübersetzung endlich in die Finger bekommen habe. Ich habe meinen Spaß dran gehabt, ich war aber auch ein bisschen überhyped, muss ich sagen. Ja. Weil du so lange drauf gewartet hast und dann was du erwartet hast, oder? Ja, ich hatte, meine Erwartungshaltung war schon ein bisschen anders. Also es ist sehr, sehr nah dran an Snatcher, was dann inhaltlich und vom Ablauf her dort passiert. Und du siehst auch, was Gags und Zitate angeht, das Spiel ist vor Metal Gear Solid rausgekommen. Mhm. Ne? Aber du hast schon zum Beispiel den Charakter von Meryl Silverberg dort drin. Spielt mit, ja. Meryl kennt man als die Tochter vom General in Metal Gear Solid 1, die von Solid Snake gerettet wird aus der arktischen Basis. Mhm. Hier war es noch ein komplett anderer Charakter. Eine Weltraumpolizistin auf Beyond Coast, die mit Ed Brown im gleichen Dezernat sozusagen arbeitet. Der Charakter gefiel Hideo Kojima so gut, dass er ihn übernommen hat für Metal Gear Solid, aber eine komplett andere Figur draus gemacht hat. Ne? Sie sieht genau aus. Meryl Silverberg hat auch das Foxhound-Tattoo tatsächlich drauf. Bei Police Nauts wird es noch sozusagen als Gag abgetan. Ja, da war mal diese Eingreiftruppe, die fand ich toll, deshalb habe ich mir das Tattoo gemacht. Hat natürlich einen anderen Beweggrund. Solche Gags sind überall mit drin. Aber nach der doch sehr, sehr gut ausgearbeiteten Story und vor allem teilweise sehr verschachtelt und logisch verschachtelten von Snatcher, ist das, was du bei Police Nauts machst und dann rausfindest, am Ende doch mehr sehr relativ straightforward, fand ich. Ne? Ja, also es ist nicht ganz so Science-Fiction-mäßig, aber es liegt vielleicht auch daran, was für Sachen da im Vordergrund stehen. Also bei Snatcher dann Terminator und Blade Runner, ich glaube, das gibt einfach eine ganz andere Geschichte, als wenn du jetzt einfach nochmal eine Krimi-Geschichte à la Lethal Weapon im Weltraum dann nachspielst. Also von daher kann ich das ein bisschen verstehen, dass du enttäuscht warst, aber ich fand trotzdem... Enttäuscht ist hart. Also ich, andere Erwartungshaltung eben. Okay, ja, aber die Sachen, also ich finde, das ist trotzdem ein grandioses Spiel gewesen und ich glaube, letztes Jahr ist es ja dann erst übersetzt sozusagen rausgekommen, die Version und ja, das, wenn man die Möglichkeit dazu hat, wie gesagt, auch unbedingt die beiden Titel Snatcher und Police Nauts auf jeden Fall für die Sachen, die hier übersetzt worden sind mit die besten Visual Novels und auch tolle Anime-Zwischensequenzen. Mhm. Das ist natürlich bei Police Notes dann ein bisschen besser als bei Snatcher, weil es natürlich auch ein bisschen neuer ist. Aber das ist echt unglaublich zeitlos. Beide Geschichten sind auch zeitlos. Mhm. durch das Space-Setting habe ich mir ein bisschen was anderes erwartet und eben durch den Vorgeschmack, wie Snatcher aufgebaut und vielleicht auch ein paar Snatcher-Zitate habe ich insgeheim ein bisschen drauf gehofft. Aber es ist mehr wirklich eine Detektivgeschichte, wo eben das Setting dann nur der Weltraum ist und du natürlich Elemente hast mit Genmanipulation und was auch immer dann dazu kommt, was natürlich dann das Weltraum-Setting mit einbezieht. Aber es ist nicht der Fokus. Es könnte auch eine Geschichte sein, die im Hier und Jetzt erzählt wird, wenn man ein paar Elemente hier und da weglässt. Und das fand ich fast schon leicht verschenkt eben dort. Aber hey, es soll nicht eben heißen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich habe auch viel Spaß mit gehabt. Ich habe mich genauso abgefuckt an einigen Szenen. Es gab diese eine Sequenz, wo du eine Bombe entschärfen musst. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, das war aber so oder so schlussig, die Szene. Also das schlimmste Szene aller Zeiten. Ja. Ich habe es auf der PSP gespielt. Es war mit der Steuerung auch nicht besonders toll, weil mein PSP-Pad gehackt hat. Es gibt eine Stelle, wo man eine Bombe entschärfen muss. Und klar, es ist ein Lethal Weapon-Film. Es muss eine Stelle geben, wo man eine Bombe entschärfen muss. Und es geht ein bisschen weiter als, schneide ich jetzt den blauen oder den roten Draht durch. Es ist eine sehr große, elaborierte Sequenz, wo du dann ganz, ganz vorsichtig mit einem virtuellen Schraubenzieher die Schrauben von der Abdeckung machen kannst. Und dann ganz, ganz vorsichtig, wie so dieses... kennst du so Irritating Maze, ne, wo du dann dieses Metallstück hast und nicht am Rand ankommen kannst und sowas. Ganz, ganz vorsichtig Bewegung, das ist so eine 5-6-Minuten-Sequenz. Mach am Ende einen Fehler, darfst alles normal machen. Mhm. Ne, und da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal das machen müssen und war richtig abgefuckt danach. Ja, komisch, weil das wieder genau dasselbe ist, was du vorhin auch schon erwähnt hattest. Eigentlich eine Visual Novel oder ein Grafik-Text-Adventure. Ja. Und dann kommen so eine Elemente dazu, die einen dann praktisch auch wieder selber aktiv an den Sachen teilnehmen lassen, die einen noch mehr in die Geschichte reinziehen, aber wirklich, das sind die Ausnahmen bei den Spielen. Das meiste ist wirklich nur gesprochene Sprache plus Text und plus Entscheidungen treffen, Sachen untersuchen. Es ist die Ausnahme. Mir ist es eben nur im Gedächtnis geblieben und ich habe auch nichts dagegen. Ich finde es sogar toll, wenn solche Gameplay-Elemente mit drin sind, aber es war doch ein bisschen zu knackig eben für das, wo ich dann mitten im Floor war und ich habe es gerne eben nachts gespielt, so kurz vorm Einpennen mal ein Stündchen oder zwei, ne? Und da bist du schon ein bisschen am Wegdösen und auf einmal musst du wieder so eine hochkonzentrierte, wo dir selbst die Schweißperlen runterlaufen, Sektion machen. Da hat es mich ein klein bisschen angenervt. Die Fernübersetzung, die ist sehr, sehr gut. Ja, also du hast es auf dem Japanisch gespielt, hast du mal in die Fernübersetzung reingeschaut? Ja, habe ich. Also die war echt richtig, richtig dicht dran am Original. Da haben auch super viele Leute dran gearbeitet und es hat sehr, sehr lange gedauert, weil zwischenzeitlich wohl auch irgendwie Probleme da entstanden sind. Und die ist wirklich sehr, sehr punktuiert. Also die ist sehr gut. Was viele Leute eben, die denken, ja, fernübersetzt, da haben sie ein paar Leute hingesetzt, ein bisschen den Text umgeschrieben und alles. Das hat natürlich nur im Ansatz damit zu tun, wie so eine Fernübersetzung funktioniert. Da niemand hat offizielle Tools von den Leuten, die so eine Fernübersetzung machen. Das heißt, sie müssen sich den Programmcode genau angucken und selber Tools schreiben, wie sie da reinhacken können, ne? Und schauen können, ey, was ist meine Textbox, wie kann ich sowas machen? Und und Police Notes war da sehr, sehr obtus und sehr konfus dann geschrieben, dass die wirklich sehr, sehr viele Jahre gebraucht haben, alleine ihren Text dort reinzubringen. Ne? Und da natürlich zum Glück, glaube ich, aber dann die Zeit haben, das Skript vernünftig so zu verwenden. Es gibt sehr, sehr viele Fernübersetzungen, wo ich dann schreiend davonlaufen möchte. Mhm. Ja, da hat jemand zuletzt zum Beispiel Chrono Trigger direkt aus dem Japanischen nochmal neu übersetzt. Das ist doch eine offizielle Version, ne, die so furchtbar geworden ist, oder? Ja, es gibt auch, für den DS kam das Spiel ja nochmal raus und das basiert immer noch auf der originalen Super Nintendo-Übersetzung von Ted Woosley, das war der US-Übersetzer damals, hat aber einige Wörter ausgetauscht und einige Dialogzeilen umgeändert. Das geht noch, das ist noch okay, ne, aber viele benutzen diese Privatübersetzungen dann eben auch, wo die sagen, die haben mein Lieblingsspiel aus Japan komplett umgetextet. Der sagt das ja gar nicht im Japanischen, was dort passiert. Und nehmen dann eine sprichwörtliche japanische Übersetzung, die aber dann in der anderen Sprache nicht funktioniert, weil keiner den Kontext kennt. Mhm. Ne? Wenn da jemand von irgendwelchen, bei Final Fantasy VI von Spirit Beasts oder sowas dann spricht, im Japanischen mag das irgendwelchen Sinn ergeben, auf Englisch oder auf Deutsch wirkt das dann ein bisschen strange. Ne? Und das hat Police Notes zum Glück nicht. Da ist der Text sehr, sehr schön geschrieben, die Charaktere auch sehr gut ausgearbeitet. Hat eine gewisse Tendenz, übertrieben zu fluchen. Also, aber ich glaube, das ist wohl auch im Skript eben so vorhanden. Also du siehst schon, du hast deine Shit und deine Fucks und alles drum und dran. Das ist ein bisschen ungewohnt für ein Spiel aus der Ära, aber es ist mit dabei und es passt zur Atmosphäre. Ja, passt auch zu den Charakteren ziemlich gut. Und zu diesem ganzen Drumherum, wie gesagt, Mel Gibson, finde ich, passt einfach. Ja, absolut. Police Notes ist ein bisschen günstiger als Snatcher, wenn man sich das kaufen will. Also ich habe die Japano-Version vor knapp 2 Jährchen für, glaube, 25 Euro oder sowas bekommen. Das ist teilweise jetzt auch noch günstiger. Noch günstiger. Also es sollte niemanden davon abhalten, wer Interesse hat, schaut euch mal die Videos kurz an bei YouTube, ob ihr Bock drauf habt auf so eine Geschichte. Das ist ein echt schönes Adventure, speziell, was nicht jeder gespielt hat und was man relativ günstig bekommen kann. Und man erweitert seinen Spielewissensschatz enorm, wenn man das mal ausprobiert. Also das sind zwei Klassiker, die man eigentlich gespielt haben sollte. Nächstes Spiel, was ich mir notiert habe, ist, das will ich nochmal kurz mit reinwerfen, weil es quasi das Prequel zu, Sequel und Prequel zu einer meiner Lieblingsreihen darstellt. Aus dem Jahre 1996, 3. Februar 96 in Japan nur erschienen für das SNES Satellaview, BSX, ist Radical Dreamers. Ah, Chrono Trigger. Chrono Trigger, genau. Ich habe es oft tausendfach gesagt, Chrono Trigger ist mein absolutes Lieblingsspiel, ein Rollenspiel für das Super Nintendo, ausgegraben in der Sendung und so weiter und so fort. Nachfolger, Chrono Cross, kam auf der PlayStation 1 raus im Jahr 2000, Chrono Trigger 95. Zwischen diesen beiden Spielen gab es aber noch ein Japan-exklusives Text-Adventure oder eine Visual Novel, die auf dem Super Nintendo rausgekommen ist, hieß Radical Dreamers. Und ich habe schon erwähnt, es ist rausgekommen für das SNES Satellaview BSX. Das Satellaview ist, glaube ich, ein Satellitenmodul gewesen. Download-Service, damals schon von Nintendo, wo man sich Spiele, ich glaube, zeitbegrenzt immer runterladen konnte. Und deswegen ist es auch besonders schwierig, an diese BS-Sachen ranzukommen, weil man die heutzutage ja nicht mehr findet in dem Sinne. Also gibt es auch praktisch nur Es ist ganz, ganz merkwürdig, eben dieses wenn man es wie von vorher kann, wo man eben nicht die klassische Möglichkeit hat, du gehst ins Internet und lädst dir was runter, gab es eben damals in der großflächigen Verbreitung nicht wirklich. Nintendo hat kooperiert mit einem Satellitenverband in Japan und die haben denen sozusagen eine halbe Stunde pro Tag einen ihrer Kanäle zur Verfügung gestellt. Und die haben in dieser halben Stunde Programmcode gesendet. Ne? Also du wusstest immer, okay, von 13 Uhr bis 13.30 Uhr sende Nintendo seinen Programmcode. Und wenn du dann... Das war so ein Gerät, das war unterhalb des Super Famicoms, war das genau. Das steckte da drunter. Es sah halt aus nochmal wie dasselbe Gerät, nur ein bisschen flacher. Und da wurde es dann per, ich weiß gar nicht, was für eine Buchse das wahrscheinlich war. Wahrscheinlich dein Koaxialkabel dann reingepackt. Irgendwie reingesteckt und dann über Funk oder so irgendwie hat man es dann gekriegt. Genau. Und du konntest eben nur in dieser Zeit die Spiele runterladen. Du hattest dann wirklich dein Fernsehprogramm oder dein Spieleprogramm, wo du gucken kannst, welches Spiel kommt wann. Und hast es eben gespeichert. Du konntest die Sachen auch nur teilweise zu einer gewissen Zeit dann auch spielen. Ne? Ich kann Zelda mit so, war so zum Zelda, Beispiel. Genau. Es gibt ein 16-Bit-Zelda-Remake des allerersten Zelda, wo Link gegen einen anderen Charakter ausgetauscht wurde und du Zelda 1 quasi mit 16-Bit-Grafik spielen kannst, was aber nur, da läuft ein Counter mit einer Uhrzeit und du kannst bestimmte Ereignisse nur zur bestimmten Zeit machen. Es ist sehr, sehr konfus. Also deshalb kann man das auch nicht so vernünftig emulieren oder sich in der neuen Version angucken, weil es eben auf diesen Service zugeschnitten war. Radical Dreamers selbst war aber schon ein klassisches Spielerlebnis. Du konntest es über dieses Satellaview-Ding herunterladen und es war eben tatsächlich eine Visual Novel, die mittlerweile so als das Bindeglied zwischen Chrono Trigger und Chrono Cross gilt. Der Storyschreiber von Chrono Trigger, das war Masato Kato, oder? Hieß er Masato Kato? Ich glaube schon. Ja, Masato Kato war der Autor von Chrono Trigger und hat das Gefühl gehabt, da gibt es noch ein paar lose Enden, die er storymäßig übergelassen hat im Spiel und wollte sie aufgreifen mit einer Geschichte. Radical Dreamers dreht sich darum, du hast ein Trio von Dieben, ne, die in eine Villa einbrechen und dort ein Artefakt stehlen wollen. Ne? Und das wird alles dargestellt durch Bilder, große Bilder im Hintergrund und du siehst alles nur als Text. Mhm. Ne? Und was das Besondere dran war, abgesehen von den ganzen Tie-Ins zur Story von Chrono Trigger und wie sich das auflöst und welcher Charakter welcher ist und so weiter und so fort, du hattest Kämpfe als Rollenspielkämpfe als Text dort, ohne dass du dort was gesehen hast. Ne? Du läufst dort rum, sagst, die sind in das Gebäude eingebrochen, auf einmal kommt ein Schwarm Fledermäuse. Ne? Fledermaus greift an. Was machst du? Angriff, Zauber, das und so weiter. Ne? Und sowas war mit eingepflegt in diese Adventure-Ebene. Ohne dass du eben was siehst, hast du auch noch Rollenspielkämpfe mit drin gehabt und hast dich aber zwischendurch immer dann durch die ganze Geschichte dort gelesen und das gemacht. Ne? Es ist ein relativ kurzes Vergnügen. Ich habe es jetzt nicht komplett durchgespielt. Ich habe mir da auch nur dann die Sachen angeguckt, weil du kommst eben heutzutage nicht mehr wirklich da da dran. Ja. Weder mit Patches, weder gar nichts. Habe ich mich durchgelesen durch das Ding und was dort als Geschichte passiert, ich glaube, als Spiel hätte ich es ganz interessant gefunden, auch wenn es eben wirklich nur ein kleines Nebenbonus-Ding gewesen ist. Von der Geschichte her hat es aber auf Masato Kado, den Storyschreiber, so viel Eindruck gemacht, der war nie zufrieden mit Radical Dreamers. Ja, der hatte die Geschichte fertig gemacht, wie so einen kleinen Schnellschuss und ist dann immer so wahrscheinlich zu Hause herumgegangen, herumgetigert. Hätte ich aber auch noch besser machen können. Ne? Und Chrono Cross ist tatsächlich die Neuauflage von Radical Dreamers. Also die Geschichte, die dort abläuft, man erkennt die Charaktere wieder, der Hauptdarsteller Serge aus Chrono Cross ist auch der Hauptdarsteller, den Charakter, den man hier spielt. Du hast Kit als deinen Sidekick sozusagen, weiblichen Sidekick mit Diebin, die auch dann in Chrono Cross dann mit auftaucht. Und die Charaktere, die man damals gesehen hat, diese Geschichte ist sozusagen nochmal neu geschrieben als Chrono Cross. Wesentlich größer als größeres Rollenspiel rund um Paralleldimensionen und so weiter. Also existiert es in einem Paralleluniversum, das es nicht mehr offiziell gibt, das ganze Spiel. Ich finde es als Chrono Trigger-Fan sehr interessant, sowas nochmal zu sehen. Und ich bin Riesenfan von Yasunori Mitsuda, das ist der Komponist von Chrono Cross und Chrono Trigger. Und Chrono Cross ist einer der besten Soundtracks, die er je gemacht hat. PlayStation 1, ich höre den heute noch rauf und runter, habe ihn zu Hause bei mir im Regal stehen und so weiter. Radical Dreamers hat einige der Songs, die später bei Chrono Cross nochmal neu aufgelegt wurden, aber als Super Nintendo 16-Bit-Fassung. Und ich finde es sehr, sehr faszinierend, da diese ganzen Musiken, die ich in- und auswendig als real gespielte Sounds mit Gitarre und alles dann kenne, dort in einer 16-Bit-Fassung dann dort zu hören. Ne? Und dann sage ich, ah, das ist schon ganz cool. Also, funktionieren die denn auch? Also hört man die Sachen raus, die ja, Themen und sowas? Absolut, absolut. Also es sind nicht alle Tracks. Der Chrono Cross Soundtrack hat 3 CDs und sehr, sehr umfangreich. Das sind knapp so 14, 15 Lieder, die dann umgesetzt wurden für Super Nintendo. Die zentralen Themen sind dort. Ne? Und du siehst teilweise, was als Basis, was die Basis dann dafür war, die neuen Songs dann dort zu machen. Du erkennst es wieder und ich finde den Umkehrschluss einfach so. Ich mag richtig eingespielte Videospielmusik, ich mag aber auch 16-Bit und 8-Bit-Sachen. Einfach der Super Nintendo Soundchip ist schon echt cool. Mhm. Ne? Und da einige meiner Lieblingsmelodien dann in 16-Bit zu hören, das fand ich fast schon ist der faszinierendste Aspekt gewesen. Bin ich aber auch wirklich erst vor kurzer Zeit drauf gestoßen. Also wie gesagt, ich bin nicht so ein großer Chrono-Trigger-Fan jetzt gewesen. Ich weiß, kriege ich mal Schelte dafür. Aber das komisch, dass das irgendwie nicht großartiger verbreitet war, dass es da eigentlich noch einen Teil zu gibt. Sehr, sehr viele Leute finden Chrono Trigger und Chrono Cross empfinden es als sehr, sehr gute Spiele. Mhm. Und die haben sich gut in Japan verkauft. Ne? Ich habe zuletzt noch mal ein Interview gehabt mit Hironobu Sakaguchi, dem Final Fantasy-Erfinder, der hat auch in Chrono Trigger zum Beispiel mitgearbeitet. Ja? Ich habe auch gesagt, okay, rate mal, welches mein Lieblingsspiel ist, an dem du mitgearbeitet hast. Ne? Und der, oh, Final Fantasy 7? Ja? So, dann hole ich raus, nein, hier, Chrono Trigger, bin unterschreiben. Ja. Und sehr, sehr viele Leute finden diese Spiele echt geil, sind auch sehr, sehr vokal, aber haben natürlich jetzt nicht diese finanzielle Basis gehabt von dem Final Fantasy. Final Fantasy hat sich mindestens 10-mal so gut verkauft wie Chrono Trigger. Mhm. Und Squaresoft, ich finde es fast schon okay, dass wir nach Chrono Cross keins mehr gesehen haben, ehrlich gesagt, weil das Squaresoft von heute, stell dir mal vor, wie würde heute ein Chrono-Teil aussehen? Ne? Und es ist schon ein gewisser Unterschied. Ich mag auch aktuelle Square-Spiele, aber einfach, wie sie sich visuell und vom Stil her an die HD-Ära angepasst haben, würde, glaube ich, vielen ein bisschen sauer aufstoßen, ne? Die an diesen echt schönen Akira Toriyama-Comic-Stil gewöhnt sind vom ersten Chrono Trigger oder dann diese PlayStation 1-Render-Optik von dem Chrono Cross. Ich finde es okay, dass da nichts mehr gekommen ist. Naja, manche Serien sollte man dann auch einfach ruhen lassen, anstatt die dann irgendwie total zu zerfrickeln oder kaputt zu machen. Sollte wirklich. Man, ja. Also bei meinem Pech fahre ich jetzt dann nachher hier los und gucke dann im Internet. Chrono Online angekündigt, ja. Als Online-Rollenspiel, yay. MMORPG. Kurz reinwerfen möchte ich auch noch die einzige Visual Novel, die ich auf Japanisch gespielt habe. Was könnte es sein? Ich mag sehr gerne Prügelspiele. Ja? Ich mag gerne Street Fighter. Ich mag gerne King of Fighters. Und mir ist in die Hände gekommen The King of Fighters Kyo. Kennst du das? Nee. Mal was davon gehört? Mach's ganz kurz. Kam 1998 raus für die PlayStation 1. Ist eine Mischung aus Visual Novel und rundenbasierten 2D-Prügler. Du bist in der Rolle von Kyo, das ist der Hauptdarsteller der King of Fighters Spiele. Schüler, hat dieses weiße Kopfband, ne, sein ewiger Rivale Yori, die gegeneinander dann kämpfen mit den roten Haaren, Yori und so weiter. Und spielt einen Monat vor King of Fighters 96, vor dem großen Turnier, das 1996 abgelaufen ist. Und du hast einen Monat Zeit, dich vorzubereiten auf das große Turnier und dir dein Team zusammenzusuchen, bei dem du antrittst. Und du bist tatsächlich in der Stadt dort und hast einen fortgehenden Zeitablauf und du läufst als Kyo dort rum und triffst Leute, redest mit denen und zwischendurch wirst du zu Kämpfen herausgefordert. Ne? Und die Kämpfe sehen aus wie bei King of Fighters, nur anstatt zu sagen, okay, jetzt mache ich die Hadouken-Bewegung und drücke den Knopf, du wählst aus einem Menü aus, wie die ablaufen. Du hast rundenbasierte 2D-Prügelspielkämpfe. Also Stein, Schere, Papier. Fast schon. Also du konntest teilweise taktisch auch sagen, okay, der stürmt auf mich zu, ich decke jetzt einmal und mache das. Wie so eine Kampfrunde, die normalerweise 20 Sekunden dauert würde, haben dort 7 Minuten gedauert. Hm. Ne? Und das mit reingepackt in eben diese Story, dass du einen Monat hast, um das zu machen. Und durch das zeitbasierte Element konntest du natürlich auch nicht an jedem Ort gleichzeitig sein. Ne? Es ist also nicht erst fortgegangen, wenn du irgendwas gelöst hast, sondern die Zeit ist immer vorangeschritten. Da ist nur einen gewissen Zeitpunkt, um dorthin zu gehen. Und ich konnte kein Japanisch, ist klar. Mhm. Ich habe mir aber bei GameFAQs zum Glück eine Übersetzung dann angeguckt und das damit gespielt. Und es hat tatsächlich Spaß gemacht. Das, wie du es eben beschrieben hast, ist, glaube ich, einer der Punkte, wo ich auch sagen würde dann so, okay, das würde ich vielleicht nicht unbedingt zu Visual Novels, also jetzt, weil wir haben natürlich Adventure als Oberthema, aber als Visual Novel, weil man die Charaktere nicht rumlaufen sieht. Deswegen bei mir dann auch ein paar Spiele eigentlich da rausfallen würden unter dem Aspekt, weil die typische Sachen sind halt wirklich mit Standbildern und dass der Charakter nie selber rumläuft auf einer Map, wie zum Beispiel bei Rollenspielen. Nee, das siehst du auch nicht. Du siehst auch nicht. Du hast wirklich, es ist eine Map, wo du hin und her klickst und du siehst dann Visual Novel-mäßig dann Bilder von dem, was du dann vorne siehst. Okay, man sieht die Figur jetzt halt rumlaufen. Nein, das siehst du eben nicht. Aber dein Punkt ist natürlich sehr legitim. Deshalb meinte ich auch, ich will den Cast jetzt hier nicht Visual Novel Cast nennen, sondern eben Visual Novels sind dein Unterpunkt. Ne? Und dieses Spiel würde ich schon eben zu den japanischen Adventures zählen. Nur, dass eben die Kämpfe durch ein rundenbasiertes 2D-Beat'em-up dann dargestellt werden, wie es ist. Es ist kein sehr, sehr gutes Spiel. Ne? Es ist nett. Es ist vor allem eine interessante Kuriosität für die Leute, die eben wirklich aufwendige 2D-Prügler kennen. Und grafisch ist es auch nicht besonders aufwendig. Die Dialoge sind alle vertont, aber es ist sonst Standbilder. Plus die Kämpfe laufen alle hinter einem Standard-Hintergrund ab, so wie bei den Trainingsmodus bei den Spielen. Also du hast auch nicht jede Location, die du da sehen kannst. Es ist was für Hardcore-Fans, ne, die damit was anfangen können. Aber es ist nicht so toll, dass man sich es nochmal raussuchen müsste und machen. Es war aber sozusagen mein Kontakt mit dem mit der japanischen Art, um Adventures zu machen. Ne? Ich habe es reingepackt, ich habe erstmal nicht gewusst, was es ist. Ne? Von einem Kumpel dann erstmal geliehen bekommen und ich habe es ihm dann abgekauft für einen Zwanni, glaube ich, weil ich es dann weiterspielen wollte. Reingetan und auf einmal sehe ich ganz viel Text und wann kommen denn die Kämpfe? Und auf einmal kommt ein Menü beim Kampf. Was ist denn jetzt los? Fand ich sehr, sehr, sehr, sehr strange. Welche Konsole war das? PlayStation 1. Achso. Gab es 28. August 1998 ist es rausgekommen in Japan. Keine Umsetzung gesehen, auch kein großer Verlust für Hardcore-Fans. Okay. Oh, im Jahr 98, ein anderes Spiel habe ich ja auch mitgebracht, das zählt auch nicht zu den klassischen Visual Novels, oh, ich bück mich mal rüber, aber ist von einem Genre-Veteran sozusagen kreiert worden, der sehr, sehr, sehr viel bei Visual Novels und Dating Sims mit zu tun gehabt hat. Mhm. Es kam raus für die PlayStation 1, Thousand Arms. Thousand Arms, Rollenspiel, mhm. Wie man, was sollte sonst auch sein für die PlayStation 1, Thousand Arms ist quasi auch ein Japano-RPG mit einem Beat'em-up-artigen Kampfsystem, aber zusätzlich zu dem ganzen typischen, du bist ein junger hier Schmied und möchtest die Welt retten und so weiter und so fort, ist da eine komplette Dating-Sim mit drin verbaut. Mhm. Im Spiel. Das war mein erster Kontakt mit den Dating-Sims sozusagen, weil sowas hast du ja auch im Westen eigentlich nicht gesehen. Nee, gab's bis dahin auch nicht. Und das haben sie einem schön untergeschoben in Form eines Rollenspiels. Ich war auch total überrascht, als ich das damals gespielt habe. Dachte ich auch, okay, das ist jetzt wieder eins von diesen typischen Anime-Rollenspielen, die halt zeitweise den Markt echt überflutet haben. Und dann kam da ein Aspekt mit rein, den ich, wovon man natürlich auch schon gehört hat, halt Dating-Sims und so eine ganzen Sachen. Aber das war halt auch gut verpackt. Ja, du hast es nicht direkt eben gesehen, dass da so ein Aspekt drin ist. Der Hauptcharakter des Spiels heißt Mais, glaube ich, Mais Triumph, ist Nachwuchsschmied und hat eine Eigenschaft, die, glaube ich, einige seiner Dating-Sim-Kollegen dann auch haben, ist sehr, sehr lüstern. Ja? So das Äquivalent von dem Ryo Saiba aus City Hunter oder so einem Muten Roshi aus Dragon Ball. Ne? Der hat schon Bock auf die Frauen. Ne? Und ich glaube, es kommt dann eben noch erschwerend hinzu, dass die Frauen, die du im Spiel triffst, das natürlich deine Partykolleginnen sind und so weiter. Es gibt bestimmte Stellen zwischen den Dungeons in den Städten, wo die dann in der Stadt rumlaufen. Du kannst dich mit den Frauen dort treffen und du kannst so dann die Ego-Gespräche haben und die Beziehungen in eine gewisse Richtung lenken. Je nachdem, wie gut du dich mit einer Frau dort verstehst, die hilft dir dann beim Schmieden der Waffen. Ja, also hat es auch einen Ingame-Wert, aber im Grunde ist es eben, okay, mal zeigen, was für ein geiler Stecher ich bin, ne, und wie gut ich dann alle abschleppen kann. Ich glaube, es hat aber nicht dann insgesamt nicht da drin gemündet in das typische Visual-Novel-Ding, da gibt es dann die große Szene am Ende, ne, sondern einfach, okay, sie mag dich jetzt und flirtet mehr mit dir und dann kannst du besser deine Waffen schmieden. Ja, da sieht man wahrscheinlich nur, wie man das heiße Schwert in Wasser eintaucht. Wahrscheinlich, also oder diese bekannte Szene, die du aus dem Film kennst, wo dann einfach der Zug durch den Tunnel fährt und die Rakete startet. So einfach für 20 Minuten hintereinander, könnte ich mir vorstellen. Aber es war eine versteckte Art, wie du gesagt hast, die Dating Sim an normalere Geschmäcker ranzuführen. Und eben, wie ich gesagt habe, es ist von Red Entertainment. Das sind ein großes Rollenspiel-Entwicklerteam aus Japan gewesen, die unter anderem die Tengai Makyu Sachen gemacht haben, die es hier nicht in Europa gab, aber auch Sakura Wars, sprechen wir gleich nochmal drüber. Und die kennen sich mit Dating Sims aus. Ich fand es interessant, war ein netter Aspekt und das Spiel hatte auch verglichen mit vielen anderen PlayStation 1 Spielen oder Rollenspielen eine gewisse Humorkomponente, ne, die da mit reingekommen ist. Und ich glaube, das war mal nett, war mal anders. Das war Thousand Arms und, ja, gerade erwähnt, Sakura Wars, Sakura Taisen, besser bekannt in Japan. Eine der großen Spieleserien, der ich immer nachgetraut habe, weil ich Armer Tropf ja nicht Japanisch kann. Ja, die sind in Japan wirklich für den Saturn, gibt es da irgendwie, ich glaube, 5 Teile für, mit super coolen Special Editions und hast du nicht gesehen, fürs Dreamcast glaube ich auch noch welche. Ja, und die wollte ich immer haben, die Dreamcast-Version, die war ganz, ganz teuer. Ist halt auch ziemlich Anime-lastig. Und dann aber eher strategiebasiert die meisten Spiele? Ja, ich lese mal kurz meine Punkte hier vor. Also Sakura Wars kombiniert Visual Novel mit Dating Sim und Strategie-RPG. Spielt in einem alternativen Universum der 1920er Jahre. Dort, wo es große dampfbetriebene Mechas gibt und die am besten pilotiert werden können von jungen, knackigen Mädels. Ja. Junge Schönheiten kämpfen in Dampfrobotern gegen Dämonen. Ist logisch, natürlich. Die Struktur ist meist bei den Spielen so gewesen. Ich kenne jetzt eben nur den neuesten Teil, Sakura Wars So Long My Love, hieß der in den USA rausgekommen. Das war Sakura Wars 5, glaube ich, für die PlayStation 2 damals in Japan rausgekommen. Der funktioniert so, dass du sehr, sehr lange Sequenzen hast, die sehr Adventure-mäßig, Dating-Sim-mäßig ablaufen. Ne? Du hast teilweise so eine, zwei Stunden lang geht die Story voran, du hast Dialoge zwischen den Leuten, du hast Orte, die du besuchen kannst, findest die Mädels dort, kannst mit denen reden, kannst verschiedene Entscheidungen treffen, du hast so Zeitfenster bei den Entscheidungen. Ne? Also du hast irgendeinen Dialog mit dem Mädel und die sagt, sehe ich fett aus? Ja, und dann kriegst du für 3 Sekunden dann eingeblendet, ja, nein, mach dich vom Acker, du dickes Ross. Ja? Und, also sowas in der Art. Ne? Und du kriegst dann so zeitbasierte Entscheidungen, die du machen kannst. Und strukturell ist es eben alles eine lange Zeit lang viel, viel Storytelling das. Und dann wird es dann zwischendurch, wenn die Story dann anzieht, kulminiert das in so einem Strategie-Rollenspielkampf, was so eine Mischung aus Echtzeitelementen, aber so rundenbasierter Strategie wie so Final Fantasy Tactics fast schon ist. Ja, und je nachdem, wie man sich, glaube ich, mit den Mädels anfreundet, unterstützen sie ja in dem Kampf und kommen ihm dann irgendwie zu Hilfe und so war das. Ja, ne? Genau. Und dadurch, wie bei Thousand Arms, ist es eben nicht nur Mittel zum Zweck, dass man zeigt, wie, was für ein geiler Stecher man ist, sondern es ist immer eben die typische Harem-Situation, ja, der Hahn im Korb und alle drumherum, die dann jeder seine eigene Persönlichkeit haben und jeder anders erobert werden soll. Man muss sich dann, weil man nur limitiert Zeit hat und nicht sich mit jeder gleichzeitig anfreunden kann, muss man sich entscheiden, okay, mit wer will ich mich anfreunden, welche will ich näher zu mir bringen, mit wer kann mich dann weniger ab und so weiter und so fort. Und die helfen dir dann im Kampf durch Special Moves und was weiß ich, wenn du dann einen kritischen Treffer bekommen sollst, werfen sie sich vor dich, nein, nicht mein Liebling, dann weghauen. Und ich kann da aus Erfahrung eben nur für den Fünfer sprechen. Der ist, wie gesagt, 2005 in Japan rausgekommen und wurde 5 Jahre später erst dann als US- und Europa-Version aufgelegt, was auch eine unendlich lange Zeit ist. Aber ich bin echt dankbar den Leuten von NES America, die Übersetzung übernommen haben. Und ich glaube, hat es Nintendo hier gepublished, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz. Ich dachte, das wäre jetzt Namco Bandai. Aber da hattest du doch auch Batshit Insane Mega-Dings drüber gemacht. Genau, den Beitrag werde ich hier dann nochmal verlinken. Das war sozusagen mein Abschiedsbeitrag damals von Game One TV, wo ich dann nochmal in die Folgen gegangen bin. Und da war damals eben Sakura Wars, endlich nach 94, 95 das erste Saturn-Spiel, 16 Jahre später in Europa rausgekommen, offiziell für die Nintendo Wii. Und was war das andere? Fragile Dreams, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Ja. Und da habe ich beide eben in Batshit Insanity Japano gedöns. Um Leute gleich zu warnen, also wer sich das Sakura Wars antut, der kriegt echt, weil es so süß und bunt ist, kriegt man echt Zahnfleischbluten von. Ach ja, also süß, es ist schon sehr viel Anime, ja doch, Anime-Zuckerguss, würde ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so knallsüß, dass du dann diesen Overload hast, da sind wirklich nur kleine 12-jährige Mädels und die finden alles toll und das und das und das und das und das. Du hast, die Grundidee bei Sakura Wars 5 ist es, das spielt in New York, der 20er Jahre und du bist der Neffe von irgendeinem hohen Tier aus Japan, das rübergeschickt wird nach in die USA, um dort dich der Truppe anzuschließen, die dort gegen die Dämonen kämpft. Ja? Und diese Truppe stellt sich heraus, es sind 5, 6 Schönheiten, ja, die tagsüber, wo die arbeiten. Nein. Die tagsüber, ja, nachtsüber sind sie natürlich in großen Roboteranzügen und schlachten Dämonen, aber tagsüber sind sie Mitglieder einer Varieté-Truppe. Es ist eine Mischung aus Rollenspiel und Musik. Oder für manche wahrscheinlich eher Grusical, so wie es ist. Ja, aber es kommt dort alles zusammen. Ein super absurdes Setting. Ja, sehr, sehr bunte Charaktere, flippige, durchgeknallte Szenarios und eben Musical. Einlagen. Ja. Und vielleicht kriege ich das auch jetzt mit einem anderen Spiel durcheinander. Gab es auch so Crossdressing, ne, dass er sich als eine Frau anziehen muss und dann sagen die, oh, du siehst aber gut aus. Ja. Viele dieser Spiele haben so als Element, weil der Hauptcharakter ist dann meist eben so ein bisschen so ein androgyner Schönling. Ne, dass in der Story wird der Charakter dann in die Rolle gezwängt, dass er sich auf einmal Frauenkleider anziehen muss, weil, oh, die Hauptrolle fühlt sich jetzt irgendwie unwohl und wir können das Stück nicht absagen. Oder, du musst dich jetzt verkleiden und dem Bösewicht den Schlüssel entlocken. Hier, Final Fantasy VII zum Beispiel oder zuletzt bei Legend of Heroes, was ich auf der PSP dann gespielt habe, Trails in the Sky. Und ich glaube, hier gibt es auch eine Szene, wo irgendeines der Mädels ausfüllt und man sich selbst in ein Kleid zwängen muss und dort dann auftreten und tanzen muss und sagen, du siehst aber so schön aus in deinem Kleid und alles. In Japan gab es eben 4 Teile für den, oder ich glaube 3 Teile waren auf dem Saturn, der 4. kam Dreamcast exklusiv und wurde dann nochmal die alten Teile auf dem Dreamcast nochmal umgesetzt. Es gab eben diese Sakura Taisen Memorial Box, für ultra viel Geld, was ich damals nicht hatte, hätte ich mir bestellen können, wären aber auch alle auf Japanisch gewesen. Ja, die darfst du jetzt auch noch bezahlen, die Dinger sind nämlich echt selten, vor allem wenn die noch gut in Schuss sein sollen. Die Dinger sind mittlerweile, glaube ich, relativ selten. Es ist, glaube ich, auch eine der Serien gewesen, die sehr, sehr viel bei GameFAQs geholfen haben, dem Service groß zu machen sozusagen, weil viele Leute haben sich die Sachen im importiert und das ist effektiv unspielbar, wenn du nicht Japanisch kannst. Ja, wegen der ganzen Menüführung und sowas. Genau. Aber hat dieser JJ das nicht irgendwie wieder gemacht? Ich vergesse mal den Namen von dem. Ich weiß es auch nicht mehr. Also auf jeden Fall gibt es aber sehr, sehr extensive Übersetzungen. Ne? Mhm. Und das ist eines der Beispiele eben, wo sich Leute wirklich hunderte, dreihunderte Seiten ausgedruckt haben und nebenbei eben die Dialoge so im Spiel gespielt haben, nebenbei gelesen haben, was es bedeutet. Ne? Und das war die einzige Möglichkeit über Jahre, das eben zu spielen, auf den Dreamcast, auf der PlayStation 2, Sakura Taisen 5. Diverse Spin-offs noch dazu gewesen. Der fünfte Teil wurde eben dann als Experiment von NIS America oder Nipponichi America rübergeholt und dort für die PlayStation 2 rausgebracht und für die Nintendo Wii. In Europa haben wir nur die Nintendo Wii-Fassung gesehen. Mhm. Und für mich persönlich, das war mein erster Sakura Wars-Titel und ich glaube, unter Fans gilt er nicht unbedingt als der Beste. Also ich höre dann immer, ja, Sakura Wars 3 oder Sakura Taisen 3, das war das Allerbeste, ne? Und hat die beste Story, beste Charaktere. Ich habe dieses Vorwissen jetzt nicht und ich hatte echt sehr, sehr viel Spaß dran. Ja? Und für mich ist es auch einer meiner Lieblingstitel 2010 gewesen, muss ich sagen. Also ich habe den im Laufe von so knapp einem Monat hier und da mal ein Stündchen, hier mal einen Nachmittag gespielt, da mal einen Abend. Und diese Leichtigkeit, Leichtfüßigkeit, wie die Story präsentiert wird und alles immer so absurd und der eine eines von den Mädels hat bei sich auf dem Zimmer ein Pferd, weil es vorne an dem Haus nicht anbinden kann, also wohnt es im Wohnzimmer und am Ende gibt es ein Puppenspiel mit so Kasper-Theater, wo man Kasperle macht und alles so krude, durcheinander geschmissene Elemente mitten in der dramatischen Story mit diesem Dating-Sim-Aspekt. Das war sehr, sehr, sehr einzigartig. Ich kannte das bisher von keinem anderen Spiel, dass es so das Zeug verbaut hat. Und dass da im Grunde immer noch zwei Genres dann dran stehen, die hier fast zu gleichen Teilen dann aufgeteilt sind. Grafik-Adventure mit den ganzen Parts, wo man rumgeht, plus Strategie-RPG-Fights, die ich eben auch sehr mag, durch Final Fantasy Tactics und Tactics Ogre und wie die alle heißen, war das eine echt schöne Kombination. In der chronologischen Abfolge kommen wir jetzt zu dem Stapel Nintendo DS-Spiele, die du dort siehst, und die gehören alle wahrscheinlich fast schon zur gleichen Serie. Aber am 11. Oktober 2001 kam der erste Teil für den Game Boy Advance in Japan heraus. Gyakuten Cybern, auch besser bekannt als? Phoenix Wright, nee, Ace Attorney. Ace Attorney, Phoenix Wright. Der erste Teil kam hier, oder besser gesagt in den USA zuerst, als Phoenix Wright Doppelpunkt Ace Attorney raus. Und die haben sich danach entschieden, das als Ace Attorney als Name für die Reihe dann zu nehmen. Und die heißen jetzt Ace Attorney vorne und dann entweder Phoenix Wright, Apollo Justice und so weiter und so fort. 2001 auf dem Game Boy Advance, drei Sequels gehabt, kam 2005 auf dem Nintendo DS und da ist es das erste Mal, wo ich von dem Spiel dann gehört habe und wo ich gedacht habe beim ersten Anhören, was ist das denn? Ja, Phoenix Wright ist ein Anwaltssimulator eigentlich. Ja, eigentlich ja. Also ja. Eher ein klassischeres Text-Grafik-Adventure, weil man halt viele Dialoge bestreiten muss und das ist auf Japanisch auch echt verdammt schwierig, weil man, auch wenn man es auf Englisch spielt oder die meisten, gibt es überhaupt Eingedeutschte oder sind die alle auf Englisch? Ich glaube, das erste ist zumindest eingedeutscht oder die ersten drei sind eingedeutscht. Also es gibt eine Handvoll, ich spiele sie auf US, deshalb weiß ich nicht genau, aber es gibt ein paar Deutsche auf jeden Fall. Weil die sind nämlich auch so trickreich, weil man, also es geht darum, dass man Leute überführen muss. Mhm. Das ist irgendwie auch mehr oder weniger ein Detektivspiel. Man muss Leute überführen oder denen halt beweisen, dass sie irgendwelche Widersprüche in ihren Aussagen haben. Und man muss wirklich extrem drauf achten, was die sagen und bei bestimmten Punkten dann immer einschreiten sozusagen und die sagen, okay, hier hast du gelogen oder das stimmt nicht oder da muss man Beweise zeigen. Und das ist verdammt tricky. Das ist schon auf Englisch ist es schon nicht so ganz so einfach. Also jetzt auch wenn man super gut Englisch kann, auf Japanisch noch eine Nummer schwieriger, aber das Spiel ist unglaublich geil, weil es sehr witzig ist, es ist spannend und die Fälle sind richtig, richtig verrückt einfach. Ja, du glaubst nicht, wie sehr mich dieses Spiel geplättet hat, wo ich das dann gespielt habe. Ich hatte damals auch zum ersten Mal eben davon gehört und gelesen und Anwaltssimulator, was soll das denn sein? Ne? Und wie du gesagt hast, es ist sehr extrem textlastig eben. Es ist eigentlich mehr eine Geschichte eben zu nachlesen, die aber durch die Natur der Sache es hat auch Adventure-Elemente drin, ne, dass du dann teilweise bei manchen Missionen oder Fällen, Felder sind es eben, dann bei Locations herumlaufen kannst und dir dann deine Beweise sammelst und Zeugen verhörst. Tatorte und alles drum und dran. Absuchen, ja. Genau, aber der Großteil findet im Gerichtssaal statt und es ist dann eben so, auf Englisch würdest du sagen, so Battle of the Wits. Ne? Es geht darum, wer hat den schärfsten Verstand. Ne? Und du hast dann jemanden auf dem Zeugenstand und du musst dann herausfinden, seine Aussage so zerlegen, weil es ist dann immer negativ. Du bist immer der Strafverteidiger, ne? Und am Anfang kommt dann irgendeiner an, mir wird zu Füßen gelegt, dass ich jemanden umgebracht habe, aber ich habe es gar nicht getan, verteidige mich. Ne? Und du musst als Strafverteidiger Phoenix Wright dann immer gucken, dich gegen diese ganzen Sachen, wo es eigentlich schon total feststeht, der wurde nämlich mit der Waffe in der Hand erwischt und er hat noch das Geld im Sack gehabt, was dem Mordopfer geklaut wurde und so weiter. Also ganz so eine Situation, wo du dran denkst, oh Gott, der muss gleich in den Knast wandern, musst du die Dialoge so durchforsten und so konkret dann Beweismittel und Lücken dort herausfinden, dass du ihm rhetorisch da immer so sozusagen das Bein stellen kannst. Und es macht unglaublich viel Spaß, alleine diese hitzigen Gefechte mit dieser energischen Musik, mit diesen groß dargestellten Anime-Zeichnungen und so weiter, einfach so den scharfen Verstand gegen den scharfen Verstand des Spieles sozusagen zu stellen. Und ich habe alle Phoenix Wright-Teile, den ersten bis zum vierten, es gibt vier klassische Teile, die rausgekommen sind, jeden zweimal durchgespielt. Auch wenn es eigentlich eben nur eine Geschichte ist zum Nachlesen. Ich habe es bei einem versucht das dritte Mal, aber dann wird es ein bisschen dünn, ne? Weil dann hat man es eben zweimal erlebt. Aber es hat so enorm viel Spaß gemacht und das hat bei mir auch die Liebe zum Adventure für unterwegs dann wieder entdeckt. Mhm. Deshalb habe ich auch so viele Adventures für den DS gerade momentan. Ja, ist auch ein passendes Genre, finde ich, dafür. Perfekt. Ich habe es geliebt auf dem DS. Ja. Was ich bei Phoenix Wright, also ich finde das auch super gut, ich habe auch alle Teile gespielt und was mich ein bisschen daran angenervt hat, ist, dass wenn man selber schon auf Sachen gekommen ist, dass man die nicht triggern konnte. Das heißt, du bist halt immer darauf also das Spiel ist sehr, sehr linear und deswegen, also zweimal spielen wäre für mich schon so ein bisschen heikel, weil man die Geschichte schon kennt, es gibt keine Veränderung, man kann nichts falsch machen. Wenn man die Tatorte beobachtet oder irgendwas sucht, dann kann man von den Tatorten erst weggehen, wenn man wirklich alles gefunden hat. Man kann praktisch nichts verpassen. Du musst auch alle Gespräche durchführen, genau, auf jeden Fall komplett. Du musst alles machen. Und was aber sehr geil gemacht ist bei der Geschichte, wenn ihr die noch nicht gespielt habt und ihr euch mal einen Teil holt, man wird sehr gut rangeführt. Der erste Fall ist meistens relativ kurz und die werden nach und nach immer länger. Und das Geile, wenn man eins von den Spielen hat, die Charaktere kommen innerhalb dieses Moduls immer wieder oder andere Charaktere tauchen wieder auf. Oder auch auf anderen Modulen. Oder auf anderen also, Modulen. Ja, genau. Also jedes Spiel ist aufgeteilt in so knapp 4 bis 5 Fällen und die werden progressiv immer länger. Mhm. Auf dem Game Boy Advance war das erste Spiel 4 Fälle groß und sozusagen es gab dann 2 direkte Nachfolger, wo die jeweils auch 4 bis 5 Fälle hatten und es war eine durchgehende Story fast schon, ne? Die natürlich jetzt nicht in jedem Fall stattgefunden hat, aber du hattest deinen Einstiegsfall, der dazu da ist, erstmal damit du dich ans System und an die Charaktere gewöhnst. Bei jedem Spiel ist nochmal so ein Einstiegsfall, also jeder kann jedes Spiel vom Neuen starten und braucht die Vorgänger nicht gespielt zu haben. Ich würde es trotzdem empfehlen, einfach wegen der ganzen Zitate und Referenzen, die drin sind. Und das arbeitet sich eben progressiv mit jedem Fall innerhalb von einem Spiel. Die Längen werden größer, also die Spiellängen der einzelnen Fälle. Das ist teilweise, ich glaube, der letzte Fall beim ersten Phoenix Wright hat so 5-6 Stunden dann fast gedauert. Die sind echt ganz lang. Und bei der DS-Version, da kommt ja auch noch dann der fünfte Fall dazu? Genau, den meine ich, genau, den fünften. Bei dem die wurden auf den Game Boy Advance, gab es die nur in Japan, die wurden dann eben auf dem DS umgesetzt und das ist die Version, die dann rausgekommen ist, dann auch hier. Als Nischentitel erstmal, sind von Capcom gemacht, Shutakumi heißt der Entwickler und nicht mit viel so Vertrauen da reingepackt, so ein Low-Print-Run, das heißt, es wurden nur eine Handvoll Module produziert, die sofort ausverkauft waren und das gab den Indikator für Capcom, die immer zu übersetzen. Für den DS gab es einen speziell neuen Fall, der dazu gepackt wurde. Wo man die DS-Sachen dann halt, also Touchscreen und sowas dann verwenden konnte, genau. und Sachen untersuchen kann. Und was auch sehr geil ist, also die einzelnen Fälle sind in sich abgeschlossen, aber meistens gibt es immer noch eine Grundgeschichte, die praktisch alle miteinander verknüpft und das ist echt sehr, sehr, sehr cool und da merkt man auch, wie viel in der Story drinsteckt und was wir vorhin angesprochen haben, dass wirklich diese ganzen Visual-Grafik-Adventure-Sachen, dass sie wirklich auch coole Geschichten erzählen. Thank you. Ich hätte nie gedacht bei so einem Spiel wie Phoenix Wright, und ich habe vorhin gesagt, ich fand es sehr, sehr perfekt auf dem DS eben, weil das ist ein Ding, das kannst du echt bei einer Bahnfahrt spielen und das ist spannend und interessant genug, einfach durch den Dialog und vor allem witzig. Aber du darfst nicht reinrufen dann ins Mikrofon. Nein. Objection. Nein, das war auch eine Option, die du machen kannst. Ich glaube damals, als wir das Ding in der Sendung hatten, da war DS-Special und ich habe Budi auf der Toilette gehabt, glaube ich, ne, wo er dann Objection rufen sollte. Da war das der Gegenstand des Einspielers, ne, dass du dann auch das Mikrofon benutzen kannst, um einen Spruch, Objection, zu rufen, der Standardspruch von Phoenix. Und da haben wir Budi auf einer Toilette gemacht. Und leider war der Kamerawinkel nicht ganz so dezent, dass wir nachher ein bisschen pixeln mussten, weil es war nicht nur Budi alleine dort zu sehen. Auf dem Bild. Nee, genau, man darf unterwegs nicht rein, aber dieses kurze Erlebnis, zwischendurch mal bei einer Bahnfahrt, zwischendurch mal kurz vorm Einpennen, da und da und da. Es hat sich perfekt angeboten, das auf dem DS zu spielen, auch mit dem Stylus. Ja, ich konnte den DS mit dem Stylus in einer Hand halten und quasi so den Bildschirm antippen, damit der Text weitergeht. Also ich musste keine Knöpfe benutzen, ich musste das nicht machen. Für das normale Spiel, für den DS-Fall, speziell im ersten Teil mit, dass du ein bisschen was zeichnen kannst oder dass du Puder draufpackst und dann abpustest, damit dann der Fingerabdruck zu sehen ist. Coole Elemente drin verbaut, ne? Ja, geile Krimi-Stories und halt, wie gesagt, auch mit Mord und Totschlag so ein bisschen und ja. Aber immer witzig verpackt und vor allem die ganzen wiederkehrenden Sachen jetzt, der komische Samurai und dann hier. Ja, Steel Samurai, Wendy Oldback, finde ich super. Und die, something smells fishy, it's always the boots. Und ich muss, it's always the boots und ich muss mich jedes Mal kaputt lachen. This is a ladder. No, it's a step ladder. Untersucht einfach mal alle Leitern, die ihr im Spiel dort findet. Es funktioniert nur so gut eben wirklich, dass da Humor und interessant geschriebene Texte drin sind. Ich glaube, das allererste Spiel in den USA wurde übersetzt von Alexander O. Smith. Das ist der Mann, der unter anderem Final Fantasy XII übersetzt hat. Und Final Fantasy Tactics, die neue Version, das ist eine der besten Übersetzer in den USA. Und der hat so eine echt lebhafte und vor allem so sympathisch machende Version dann des Spiels draus gemacht. Alle Charaktere sind natürlich sehr japanisch gemünzt. Im Spiel, im Original spielt es ja in Japan, aber im Japan der Zukunft, wo alles unter einem sehr, sehr merkwürdigen Rechtssystem funktioniert. Dort ist nämlich nicht der Angeklagte ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist, sondern andersrum. Der Angeklagte ist schuldig, bis seine Unschuld bewiesen wurde. Aber im System von Phoenix Wright hast du nur 3 Tage, um das zu machen. Wenn du das innerhalb der 3 Tage nicht schaffst, wandert er in den Knast. Also als Angeklagter bist du da ziemlich gearscht, was es angeht. Und dieses Fantasiesystem plus die japanischen Namen und Örtlichkeiten wurden von O. Smith im ersten Phoenix Wright sehr, sehr schön auf die USA lokalisiert. Jeder hat einen Namen bekommen, der sich irgendwie dann als Gag oder als Wortspiel dann darauf bezieht, was er macht. Phoenix Wright, ne? Wie Phoenix aus der Asche, steigt er dann auf immer, um Fälle, die verloren sind, dann wieder zu gewinnen. Und Wright, er ist immer, hat immer recht, sein Kollege Miles Edgeworth, ne? Typ, der aussieht, als ob er aus irgendeinem Rokoko-Film dann entflohen ist. Wendy Oldback, die alte Security Lady. Mein absoluter Lieblingscharakter des allerersten, der Regisseur vom dritten Fall, vom Steel Samurai, der hieß Sal Monella, ja, und hat den Leadspeak gesprochen. Und ich habe mich so beömmelt. Es gibt's nicht, ja. Du das triffst ist echt auf den. Verdammt gut übersetzt. Er sieht aus wie ein fetter Nerd. Du hast deine Assistentin Maya, ist dann dabei. Und der fängt an zu sprechen, Roxos, Haxos, Papoxos. Ja. Und ich verstehe nicht, was er sagt, ich habe Angst. So lustiges Zeug. Oh, eine Sache, die wir nicht erwähnt haben, es ist ein paranormales Element mit in der Story dabei. Ne? Ja, wenn Maya da mitspielt. Ne? Ja, eigentlich durchgehend durch die ganzen Sachen. Also du bist natürlich Anwalt und hast bei Mia ist deine sozusagen deine Chefin und da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, aber die wird sehr, sehr früh im Spiel ermordet. Ja. Und du musst quasi dann selber den Chef dann mimen und kriegst ihre kleine Schwester Maya als Assistentin dran. Und die ist sehr gut in Geisterbeschwörungen. Ne? Also die kann Geister von Toten können in sie reinfahren und dann ihre Rolle übernehmen und so weiter. Unter anderem eben Mia, deine verstorbene Chefin. Und sehr, sehr viel von der Story, speziell in den ersten 3 Teilen, dreht sich nicht nur um Fälle oder einen durchgehenden Fall. Also ich glaube DL6 hieß das Ding, DL6 Incident, ein großer Fall, der sich über die 3 Spiele dann auflöst, sondern auch wie die Familiengeschichte von Mia und Maya und wie sie mit dieser Geisterbeschwörung zurechtkommen. Das ist ein durchgehendes Element. Und man muss schon dann in Kauf nehmen, es ist nicht in Realismus begründet alles. Ne? Es hat seine eigene Logik. Es ist logisch ineinander, wie die Fälle ablaufen, aber es gibt eben paranormale Elemente. Das könnte manche abtörend empfinden. Ich fand es aber passend zu dem ganzen Zeug, was drumherum passiert ist. Ja, die Charaktere sind auch so überspitzt dargestellt immer, auch mit ihren ganzen Bewegungen und so, wie das gemacht ist. Ganz großartig, ja. vierten Teil gab es exklusiv auf dem DS, Apollo Justice hieß er, der die Geschichte, nachdem sie in den ersten drei Teilen abgeschlossen wurde, von Phoenix Wright einen neuen Hauptcharakter dazu gepackt hat, Apollo Justice, wie der heißt. Viele der Fans fanden den nicht so toll, weil du hast Phoenix und seine ganze Bagage natürlich kennengelernt über die ersten drei. Und der dritte Teil, Trials and Tribulations, glaube ich, heißt er auf dem DS, ist auch eines der besten Spiele, die es auf dem DS gibt, speziell wenn man die ersten beiden Phoenix Wrights gespielt hat, einfach wie sich das da aufbaut und was da an Twists und lustigen Teilen und interessanten Zeug abgefeiert wird, das hast du natürlich nicht mehr im vierten, weil da beginnt eine neue Trilogie, von der es erstmal nur den ersten Teil gibt. Mhm. Du hast neue Charaktere, ich fand die da aber auch sympathisch, hat einen echt schönen Soundtrack, ich fand den Gavin, wie hieß er nochmal, aber der macht immer so eine Rock-Gitarren-Geste immer, wenn du gegen den warst, weil der ist nicht nur Anwalt, dein Gegner, sondern ist auch in einer Rockband, spielt er Gitarre. Ja, und er zieht dann immer so ein fettes Gitarrensolo durch, wenn er immer seine Moves dann ablässt und seine Argumente dir dann entgegenklatscht. Also ich fand das alles sehr sympathisch und auch im vierten Teil gut gelöst. Ja, dann gibt es noch das Spin-off mit Miles Edgeworth. Genau. Wo es halt zwei Teile von gibt, einen hier und einen in Japan nur bisher. Ja, ne? Hier genannt, glaube ich, Ace Attorney Investigations in Europa und in den USA rausgekommen. Der zweite Teil leider nicht, weil sich die Verkäufe trotz des Geheimtipps des ersten Phoenix Wright, es gibt eine Fanbase eben und ich kaufe jedes Spiel, wo Phoenix Wright und Ace Attorney draufsteht, hat sich progressiv aber leichter immer schlechter verkauft. Dass Capcom es jetzt nicht für gegeben sah, dass auf dem schwindenden DS-Markt jetzt die noch dass den zweiten Teil für den DS von Ace Attorney Investigations rausbringen können. Finde ich ein bisschen schade, weil den vermisse ich. Ah, ziemlich doof, weil ich meine, die Spiele sind ja schon praktisch lokalisiert, wenigstens auf Englisch hier auch in Deutschland oder so. Naja, der Teil 2 nicht, Ace Attorney Investigations. Okay. Ja, und ich meine jetzt auch die anderen Teile, die alten. Und um das Leuten schmackhaft zu machen, in Japan gibt es die, glaube ich, als WiiWare-Titel gibt es die ersten drei auf jeden Fall. Und anstatt, dass man die denn hier auch rausbringt, das wäre das Einfachste. Das kostet praktisch nichts. Und die Spiele sind ja schon da. Also es ist einfach echt unverständlich, dass sie da nicht ein bisschen mehr pushen. Es ist ein bisschen schade auf jeden Fall. Das Ace Attorney Investigations hatte die nicht mehr diese Gerichtsszenen drin gehabt, sondern da mehr klassische westliche Adventure-Elemente reingebracht. Du hast es jetzt wirklich, dass du deinen Charakter sehen kannst, der auf einer Map herumläuft und Sachen nimmt und klickt. Und es gab dann Konfrontationen in Diskussionen auf dem Tatort. Mhm. Also die haben versucht, da ein bisschen was am System aufzubrechen. Ich fand es jetzt nicht ganz so super duper wie die alten Phoenix Wright-Teile, aber es war frischer Wind. Ne? Weil so sehr ich die alten Spiele mag, irgendwann ist das Konzept natürlich auch ein bisschen durch. Ja. Und du kannst nicht auf Ewigkeit immer das Gleiche rausbringen. Objektiv! Einspruch! Objektion! Vernetzung! Objektion! Die meisten Sachen haben wir über Gyakuten Cyber jetzt hier besprochen. In Japan ist natürlich die Manie um so einiges größer als hier. Dort ist es nicht nur unter anderem schon ein Theaterstück geworden, sondern auch ein Film mit Takashi Miike. Der Realfilm. Die Bilder, als ich davon gesehen habe, dachte ich so, oh komm, wenn man irgendwas nicht unbedingt als Realverfilmung nachmachen muss. Es gibt ja wirklich alles. Es gibt Detective Conan, es gibt irgendwie alles. Aber das, ich weiß nicht, ob das klappt. Der Miike ist ja ein sehr, sehr umtriebiger Regisseur. Man kennt ihn natürlich hier primär in Europa durch seine sehr, sehr extremen Horrorfilme. Audition. Wie Audition oder Ichi the Killer und alles drum und dran. In Japan, dadurch, dass er so viel produziert, hat er aber auch sehr, sehr viele Videospieladaptionen gemacht, unter anderem den Yakuza-Film. Stimmt, ja, Ryoga Gotoku hat er auch genau, gemacht. Genau, Ryoga Gotoku ist auch unter seiner Regie entstanden und eben hier, ich habe den Trailer jetzt gesehen, der Film zu Ace Attorney oder Phoenix Wright. Es sieht schon, ich liebe Ace Attorney, ich weiß nicht, ob das als Film funktioniert. Nee, ich weiß nicht, ich kann mich da auch nicht mit anfreunden mit dieser ganzen Darstellung, aber da sind die Japaner, glaube ich, ziemlich schmerzbefreit. Sieht auch alles immer aus nach billigen TV-Filmen. Ja, leider, ne? Und die sehen natürlich alle sehr paradiesvogelmäßig aus, wenn du dir die Charakter-Artworks dann anschaust. Schau dir jemanden wie Edgeworth an, ne? Der wirklich so ein 17. Jahrhundert-Mantel anhat mit so Rüschen und allem drum und dran. Alles natürlich sehr übertrieben comichaft für das Spiel. Aber die nehmen als Schauspieler nehmen die jemanden, dem das überhaupt nicht passt, was er dort anhat, und dem machen sie anstatt, im Spiel hat er so silberne Haare, kriegt er so eine schlechte silberne Tönung in sein dünnes Japanerhaar dann dort rein, und ich weiß es nicht, da hätte ich lieber weniger akkurat gemacht, mehr im Spirit des Spiels, wenn die was gemacht hätten, aber der kommt ja noch raus, muss mal gucken, und auch noch das Crossover mit Professor Layton wird ja auch noch dann kommen. Ich auch schon seit 1000 Jahren jetzt auf meiner Liste drauf und irgendwie sieht man da nichts Neues. Es gibt halt einen Trailer davon und dann, man weiß auch noch nicht genau, wie die Elemente verteilt sind. Also was jetzt Professor Layton Elemente sind und wie viel von dem Gerichtsding drin sind. Ich bin gespannt. So, damit wären wir am Ende des ersten Teils des japanischen Adventure Casts angelangt. Eigentlich hatte ich ja nicht vor, diesen Podcast in zwei zu teilen, aber am Ende ist er doch so umfangreich geworden und das Editieren braucht eben auch seine Zeit, dass sich ein zweiter Teil angeboten hat, wenn ich denn nochmal ein wenig Schlaf zwischendurch haben will. Dafür werde ich mich aber ganz fleißig im Anschluss dann hinsetzen und es so machen, dass ihr bereits in der nächsten Woche den zweiten Teil des Casts zu hören bekommt und in 2 Wochen pünktlich dann ein komplett neuer Cast zu einem anderen Spielethema dann anstellt. Was es sein wird, könnt ihr euch ja schon mal überlegen. Es wird aber auf jeden Fall ein bisschen aktuelleren Bezug haben. Also, bis nächste Woche. Isn't a spectacle. Huh? I'm not finished yet. You scummy human. You still look too healthy. Now you die. Junker? No. I'm the hunter. How's the job going? No problems. I definitely told him. What were we talking about? I became a junker. You're a junker? Garion! Jimmy, you should have known that. Because we need to get our memory back. My memory is very cloudy. I faintly recall the word snatcher. The only alternative left is to attack head on. Yes, I know. Something really bad must have happened in our past. I'm scared of getting back my memory. Oh, I know we'll be unhappy if I remember. Oh, I wish there was no past. Jemmy! THX-205. Gillian Seed. Board the Tricep and report to Jeffers HQ. I repeat. I've gotta go. Jimmy? June 6, 1991, Moscow. There has been a big accident at the Chernoton Research Center. a secret form of experimental bacterial weapon has escaped into the environment. ...80% of the Eurasian continent has been destroyed. Half the world has been wiped out. Then... ...50 years later... December 2042. The crazy atmosphere of Neo Kobe City. The human inhabitants are facing a terrifying situation. A mysterious organism, a bioloid, appeared. Where it came from, what it is, and what it wants, no one knows. New enemy weapon? An invader from space? It appears in winter and kills. It takes on the form of the slain human and mingles into society. Like a normal human, their artificial skin bleeds and sweats. Their skin even regenerates itself. So it is almost impossible to tell them apart from real human beings. Because they snatch human bodies, they have been termed snatchers. Human or snatcher. A special police squad has been set up to combat the snatcher. This special police team has been trained to disregard their own safety. They are not emotional men. That is, judgment, uninfected, naked, kind, and execute ranger. People call them Junker. Hello? Oh, it's you, Geryon. Do you know this man? No. changing from auto drive to manual. No, it's a real change. Whoa! real fight starts here. Controversy begins with doubt.